Tafel Aretin hat in Frankfurt, in Heidelberg und in München studiert. Dort in München also 1988 ihre Magister gemacht und dann ihr Studium bzw. ihre Quartierzeit an der Europäischen Hochschulinstitut in Florenz verbracht und wurde dort 1993 promoviert mit einer Arbeit, die auch den Bereich oder den Bereich dieses Referats dann bildet, eine Arbeit, die im Augenblick auch noch nicht gedruckt ist, sodass Sie hier nun die neuesten Forschungsergebnisse hören können, ehe sie in schriftlicher Weise zugänglich sind. Seit 1992 ist Frau von Aretin bei der großen Berliner Zeitung der Tagesspiegel als Journalistin tätig. So, das genügt, glaube ich, um die Referentin vorzustellen. Und ich gebe ihr gleich das Wort. Am Thema meiner Arbeit, man muss mich unterbrechen, ich habe die unangenehme Eigenart, sehr schnell zu reden. Langsam reden, wenn Sie länger reden, empfiehlt man es. Und langsam reden, empfiehlt man es als kürzer. Da muss ich gleich noch eine private Anmerkung zu den kleinen Heften, die zwei Blätter, die ich verteilt habe. Da habe ich auch so gesehen, Herrn Bodenlohe, vorzeitig schon zum Reichskanzler ernannt. Der war natürlich sehr, sehr Stadthalter, das war ein Tippfehler. Gut, mein Referat beschäftigt sich mit der Schulpolitik der obersten Schulbehörde im Reichsland Elbe-Solingen von 1871 bis 1914. Das Datum liegt dann sowohl davor ein Aufsatz, als auch danach eine kürzere Arbeit, sodass ich mich darauf beschränkt habe. Ich habe hauptsächlich eine Verwaltungsarbeit geschrieben, also einige Aspekte der Verwaltung. Ich denke, es geht vielmehr um die Beamtenschaft und die Verwaltungsarbeit. Soviel zur Einleitung. Schulerziehung im Kaiserreich. Wer denkt da nicht zunächst an Professor Unrath, die Romanfigur von Heinrich Mann? Ohne Verständnis für seine Schüler dualisiert der Oberlehrer Unrath sie. Er versucht, ihre Persönlichkeit zu verbiegen, sie zu anständigen, autoritätsgläubigen Untertanen zu erziehen und fällt auch schließlich selbst den Barmädchen Rosa Fröhlich zum Opfer. Auch Robert Musil, Frank Seelekind, Rainer Maria Rilke oder Hermann Hesse lassen in ihren oft autobiografisch geprägten Schulsatiren die Schüler an der Lebensfeindlichkeit, dem militärischen Drill und der Paukerei zu brechen. Die Seele, der seelische Sadismus der Lehrer und ein unmenschliches Schulsystem stehen im Vordergrund. In der reichsländischen Romanliteratur tritt ein weiterer Aspekt in den Vordergrund, die Umerziehung der französisch gesinnten Schüler durch nationaldeutsch denkende Oberlehrer. Der Professor Unrath von Heinrich Mann bekommt im Reichsland einen Zwillingsbruder, den Breslauer Professor Knarschke, der mit dem Prügelstock die Kinder zu guten Deutschen adressiert. Romanfiktion spiegelt, sollte man meinen, auch zum einen Teil historische Wirklichkeit wider. Doch bis heute steht die Schule im Kaiserreich häufig in der Literatur für ein Negativbild des wilhelminischen Deutschlands. Sie wird als Dressuranstalt bezeichnet, als Schule der Untertanen verstanden, die eine hierarchisch undemokratische Gesellschaftsordnung mitbedingte und letztendlich das Dritte Reich forderte. Der Staat wird in die Rolle des allumfassenden Erziehungsstaates gedrängt, der die Erziehung zum Privatpatrioten und Untertanen staatlich verordnete. Was für Preußen zutreffen soll, scheint für das Reichsland das Recht zu gelten. Folgt man der älteren Literatur, der Revanche-Literatur über das Reichsland, wird die Bildungspolitik auf den Aspekt einer zwangsweisen Germanisierung der Schüler reduziert, die mit melodramatischen Schauermärchen gespart. Die Frage, ob es der deutschen Verwaltung wirklich um eine Germanisierung ging, was man unter Germanisierung überhaupt versteht, und wenn ja, mit welchen Methoden die deutsche Verwaltung vorgeht, diese Frage wird in der Regel nicht gestellt. Mein Vortrag hat sich unsere Aufgabe gesetzt, an dem Beispiel Elsass-Lothringen als Grenzregion zu zeigen, dass es eine einheitliche preußische Bildungspolitik genauso wenig gegeben hat wie eine einheitliche Integrationspolitik. Auch der autoritäre Erziehungsstaat erweist sich von ihrem Hinsehen als ein Mythos, denn Verwaltungsarbeit kann immer im Zusammenspiel von mehreren Behörden zusammen. Die Beamtenschaft wollte zwar natürlich die Erziehung als guten deutschen Staatsbürger erziehen, sie hat es aber keineswegs alleine mit obrigkeitsstaatlichen autoritären Einfluss und natürlich, es gab sie auch nicht dabei. Auch die Integrationspolitik in den einzelnen preußischen Provinzen verlief in den Ost- und den Westprovinzen sehr unterschiedlich. in ihrer Divergenz sieht meines Erachtens der Schlüssel zur Einschätzung der nationalen Gesinnung war. Schule im Kaiserreich war, der gestorbene Historiker Thomas Nipperdey einmal gesagt hat, beides. Eine Schule des Obrigkeitsstaates, die autoritäre Strukturen förderte und einen Moralpatriotismus begrüßte, und eine moderne Grundschule, ein modernes Gymnasium, das sich immer weiteren Teilen der Bevölkerung öffnete und den Demokratisierungsprozess forderte. Aus dem armen Dorfschullehrerlein einen anerkannten, einigermaßen gut besoldeten Lehrer werden ließ. Diese Ambivalenzen von Region zu Region in der Bildungspolitik auszuloten und zeitliche Verschiebungen in den einzelnen Regionen zu beachten, ist meines Erachtens die spannende Aufgabe des Bildungshistorikers. Darf ich fragen, ist es für unsere italienischen Kollegen etwas zu schnell? Sagen Sie es ruhig. Es wäre besser, etwas langsamer, ja? Ja. Sie kriegen die Zeit, es wird nicht zu Mittag gegessen, wie Sie nicht absehen. Also für Österreich ist es von wenn der österreichische Kollege ist es zu schnell, dann muss es etwas sein. Soll ich auch machen? Nein. Wir lassen es sich zeigen. Ja. Aber ohne Mikrofon hört man das ziemlich schlecht. Ohne Mikrofon hört man das sehr schlecht. Ist das Mikrofon ganz da? Ja. Okay. Das Eisland ist als Region für eine schulpolitische Untersuchung aus mehreren Gründen geeignet. So unterstand es als einziger Bundesstaat direkt dem Deutschen Reich, vertreten durch den deutschen Kaiser. Bildungspolitik war somit Reichspolitik. Das ist ein einmaliger Fall, weil sonst Bildungspolitik immer föderativ organisiert war. Außerdem lehnte die Bevölkerung 1871 eine Annexion mehrheitlich ab. Die deutsche Regierung musste sich folglich um die Integration der Bevölkerung besonders bemühen. Die These von einer autoritären Indoktrination der Gesellschaft, wie man sie in der Literatur vereinzelt findet, müsste sich folglich im Grenzland der FSO dringend besonders verifizieren lassen. Als überwiegend katholisches Land befürchtete die Bevölkerung die Dominanz des preußischen Protestantismus und hatte zudem eine große Abneigung gegenüber der Monarchie. Die jüdische Bevölkerung ängstigte sich vor einem schweren deutschen Antisemitismus. Außerdem handelt es sich bei Elsass-Lothringen um ein künstlich geschaffenes Gebilde. Die Teile des Departements Meurthe und Moselle, die zu Lothringen zusammengefasst wurden, und das Elsass hatten eine völlig unterschiedliche Tradition. Während in Lothringen die französische Sprache dominierte und der größte Teil der Bevölkerung katholisch war, sprach man im Elsass überwiegend Deutsch bzw. einen deutschsprachigen Dialekt. Zudem gehörte die elsässische Bevölkerung zu einem Drittel der protestantischen Konfession an. Da gab es auch Schwerpunkte. Auch innerhalb der Region lassen sich somit unterschiedliche Reaktionsweisen der Bevölkerung beobachten. Doch genug der Vorreden. Noch vor dem Abschluss des Friedensvertrages 1871 wurden die neu annektierten Gebiete des späteren Reichslandes einem Generalgouverneur unterstellt. Die Verwaltung des höheren Schulwesens ging in die Hände eines Zivilkommissars. Die drei Bezirkspräsidenten standen an der Spitze der Verwaltung des niederen Schulwesens und traten somit die Nachfolge der französischen Präfekten an. Die schulpolitische Eingliederung der neuen Gebiete stieß auf große Schwierigkeiten, da sich sowohl die französische und die deutsche Schulverwaltung als auch das deutsche und französische Schulsystem in wichtigen Punkten unterschieden. So gab es beispielsweise in Frankreich einen ausgeprägten Privatschulsektor. In den französischen Volksschulen unterrichteten häufig Schulbrüder oder Schulschwestern. Im höheren Schulwesen unterhielten die Bischöfe kleine Seminare, die den Lyzeen und Kollegien gleichgestellt waren. Also Lyzeen und Kollegien sind die höheren Schulen in Frankreich. In Preußen war die Schule weitgehend in öffentlicher Hand und wurde von der Gemeinde oder dem Staat finanziert, je nachdem, ob es sich um ein Gymnasium handelt oder eine Volksschule. Und auch die städtische Organisation. Fast zwangsläufig musste somit die Bildungspolitik im Reichsland zu einer Auseinandersetzung mit der katholischen Kirche führen. Außerdem bestanden in Frankreich und Deutschland große Unterschiede in der Lehrerausbildung, der Gehaltspolitik und selbstverständlich natürlich die Sprachenpolitik stellte ein wichtiges Leben, wenn es wurde, da um nur einige Beispiele zu nennen. Als Muster für eine Integrationspolitik standen Zivilkommissar von Kühlwelter, der vorher in Düsseldorf tätig war, das ist vielleicht ganz wichtig, weil das Rheinland ja auch annektiert worden war, zwei Modelle zur Aussicht. Einerseits die Integrationspolitik nach dem Vorbild der Westprovinzen, wie Hannover, beziehungsweise eine Schulpolitik nach dem Vorbild der Ostprovinzen, wie Posen. Während sich die Verwaltung in den Westprovinzen, jetzt sehr verallgemeinert gesprochen, um Integration und Beteiligung der Bevölkerung bemühte, folgte die Verwaltung in den Ostprovinzen einer Politik der Ausgrenzung. Vor allem die polnische Elite sollte keine ausgedehnten Bildungsmöglichkeiten erhalten. Im Reichsland entschied sich die Verwaltung für den dritten Weg. Grundsätzlich verfolgte sie eine integrierende Bildungspolitik nach dem Muster des Rheinlandes. Doch ein grundsätzliches Misstrauen an der politischen Zuverlässigkeit der Bevölkerung machte die Verwaltung sehr viel vorsichtiger als im Rheinland. Die deutsche Verwaltung war zwar bemüht, sich der französischen Lebenswelt der Schüler anzupassen und Rücksicht zu nehmen, was sich insbesondere in einer liberal gehandhabten Sprachpolitik zeigte, gleichzeitig griff sie jedoch als staatliche Einflussverwaltung häufig kontrollierend ein. Die Verwaltungsstruktur im Bildungssektor ist somit von der Ambivalenz zwischen dem Misstrauen der deutschen Bürger auf der einen Seite und dem Wunsch nach regionaler Selbstverwaltung geprägt. Lassen Sie mich dies in einem Beispiel erläutern. Am 9. Juni 1871 wurde das Reichsland als Bundesstaat dem Deutschen Reich unterstellt. Ein Oberpräsident trat an die Stelle des Generalgouverneurs. Eduard von Möller, der erste Oberpräsident hieß, war jedoch nur ausführendes Organ des Reichskanzlers. Bis zur Einführung der Statthalterverfassung 1879 wurde die Schulpolitik damit maßgeblich von Bismarck selbst bestimmt und natürlich seine politischen Berater im Kultusministerium. Dabei blieben jedoch auf der anderen Seite die französischen Schulgesetze, das Gesetz von Brissot und Fallot, in Kraft. Der Aufbau der Verwaltung folgte von unten dem Grundsatz preußischer Integrationspolitik, die Spitze nach preußischem Vorbild zu reformieren und auf der unteren Ebene Vielfalt zuzulassen. Allmählich wurden landeseigene Kräfte immer mehr beteiligt als Bürgermeister, Bezirksräte oder Notabene. Gleichzeitig war das Misstrauen gegenüber einer deutschfeindlichen Gesinnung der Bevölkerung aber so groß, dass Bismarck, um ein Beispiel zu nennen, kurzerhand die Passage im Gesetz von Fallot streichen ließ, die ihm nicht passten. Das Gesetz von Fallot erlaubte, dem Ortsgeistlichen die Schule seines Vorstandes zu visitieren. Bismarck fürchtete die Geistlichen und gewährte nur dem Bürgermeister diese Rechte, obwohl es ein ganz eindeutiger Rechtsbruch war. Es gab jedoch, wie ich schon vorhin sagte, eben keine einheitliche Politik, sondern die Verwaltung hat zusammengearbeitet. Der Oberschulrat, der 1882 gegründet wurde, arbeitet mit dem Reichskanzleramt zusammen. Es gibt den Staatsrat, es gibt auch die Bezirksebene, die Bezirksschulräte, es gibt die Kreisschulräte. Es ist wirklich ein echter Diskussionsprozess gewesen, aus dem die einzelnen Gesetze hervorgegangen sind. Wir im Übrigen Preußen auch verfolgten die Schulpolitik eine unterschiedliche Politik im niederen und im höheren Schulwesen. Allgemeine Tendenzen der preußischen Schulpolitik verstärkten sich in der Grenzregion. Die Bevölkerungskreise, die der deutschen Regierung am ablehnendsten gegenüberstanden, die Notablen und die ehemalige Verwaltungselite, um diese Gruppe bemühte man sich besonders. Im Gegensatz zu Posen brauchte man nämlich eine lokale Elite und einen funktionierenden Mittelstand, um auf lange Sicht Verwaltungsaufgaben der mittleren Ebene mit Reichsländern zu ersetzen. Soweit es ging, kam die Verwaltung im höheren Schulwesen den reichsländischen Söhnen entgegen. In der Anfangszeit konnte ein französisch sprechender Schüler ein fast ausschließlich französisches Abitur ablegen. Mit der Einführung der deutschen Schularten, die anders organisiert waren als die Lycée und die Collège, das Gymnasium, Realgymnasium und Oberrealschulen, ließ man sich Zeit, bis sich die Bevölkerung an den Wechsel gewöhnt hatte. Und jede Gemeinde konnte dann bestimmen, welche Schule sie haben wollte. Die Verwaltung hat es also auch in den Gemeinden diskutiert. Außerdem bestanden wichtige Ausnahmeregeln für den Unterricht im französischen Sprachgebiet. Dort war im Gymnasium der Unterricht in der Anfangszeit in Mathematik, Buchführung, Chemie und Physik auf Französisch erlaubt. So ein Fächer, der besondere Schwierigkeiten machte an den Schülern. Außerdem ließ Oberschulrat August Baumeister die Lehrer an, auf die französische Lebenswelt der Schüler besonders zu achten. Zitat: Körperliche Züchtigungen duldet der französische Knabe gar nicht. Er betrachtet sie als Ehrverletzungen, da er vorerst gänzlich davon abzusehen ist. Einsperrung mit Beschäftigung ist zulässig, im Übrigen muss der Lehrer aber Milde und Freundlichkeit mit einer inneren Festigkeit verbinden und Takt für besondere Fälle besitzen. Weniger entgegenkommen, bis die Verwaltung hingegen, wo es um ihr ureigenes Bildungskonzept ging. Die reichsländischen Schüler im höheren Schulwesen sollten über den Umweg des Neuromanismus zu guten deutschen Staatsbürgern erzogen werden. Lehrer an höheren Schulen wurden deshalb vorzugsweise aus dem Deutschen Reich rekrutiert, was auch damit zusammenhängt, dass sehr viele Lehrer an höheren Schulen nach Frankreich emigriert sind, im Gegensatz zu den Volksschullehrern. Wobei selbst während des Kulturkampfes katholische und französische Lehrer an höheren Schulen bevorzugt eingestellt wurden von der Verwaltung. Auch die neue Prüfungsordnung für die Oberlehrer an der Universität Straßburg lehnte sich strikt an den preußischen Bestimmungen an. Also da ließ man wenig Spielraum zu. Im niederen Volksschulwesen, das heißt Volksschulwesen, und damit für die Mehrheit der Bevölkerung, setzte die Verwaltung auf eine solide, an christlichen Werten orientierte Ausbildung. Die Integration der mittleren und unteren Bevölkerungsschichten erwies sich auch als weniger problematisch, da die Bevölkerung meist ohnehin Deutsch sprach, was für die höheren Bevölkerungsschichten nicht zutraf, und Unterschiede im französischen und preußischen Volksschulwesen seit der Reform von Victor Lurie, das war der französische Kultusminister, weniger deutlich hervortraten. Ja, teilweise, das waren teilweise große Überraschungen. Anders als im Bereich des Sekundärschulwesens setzte die Verwaltung im Bereich des mittleren Schulwesens auch verstärkte Kontrolle. Von Beginn an versuchten Baumeister und seine Kollegen, die Volksschullehrer aus dem Reich zu rekrutieren, also aus dem Reichsland zu rekrutieren. Damit die reichsländischen Volksschullehrer jedoch gute deutsche Pädagogen würden, schuf man die private Vorbereitung der Lehreraspiranten ab. Also vorher war es üblich gewesen, dass ein älterer Lehrer den jüngeren Lehrer praktisch, denjenigen, der Lehrer werden wollte, angeleitet hat. Und da man Angst hatte, dass sie zu sehr französisiert würden, hat man uns diese Möglichkeit völlig abgeschafft. Und gründet dafür in jedem Seminar die sogenannten Präparantenseminare, die in Preußen nicht in dieser Form, nicht flächendeckend gab. Und obgleich in Preußen die Präparantenschulen als Internate langsam zurückgingen, hat man im Elsass darüber nicht diskutiert, sondern hat sie nur als Internate eingeführt, damit die zukünftigen Lehrer sich eben ganz klar an einen bestimmten, damit man sie kontrollieren konnte. Auch in der Frage des Lehrplans für die Seminare überwog die Vorsicht. Sie unterschieden sich maßgeblich darin, dass in den Fächern, wo in preußischen Bestimmungen eigenständiges Denken gefragt war, fehlte es die betreffende Bestimmung den reichsländischen Lehrplänen. Und sie unterschieden sich natürlich im französischen Unterricht, das ist klar, die man in Elsass obligatorisch hatte. In der Konsequenz führte die staatliche Eingriffsverwaltung, die sowohl abgebildet im höheren als auch im niederen Schulwesen zu beobachten ist, zu einem vorbildlichen Bildungswesen im Reichsland, zumindest auf dem Papier. Vielfach wurden in Elsass so dringend Verordnungen erlassen, die in Preußen nur diskutiert wurden. Dies lag nicht zuletzt an den noch geltenden französischen Gesetzen, die ebenfalls vor 1870 die staatliche Eingriffsverwaltung gefördert hatten. Vor allem in der Finanzpolitik kam das staatliche Engagement Lehrern und Schülern entgegen. Der reichsländische Volksschullehrer erhielt beispielsweise ein staatlich garantiertes Mindestgehalt und eine Pension, worauf sein Kollege in Preußen bis 1879 warten musste. Im Bereich des höheren Schulwesens wurde die staatliche Bezuschussung auch auf die Anstalten ausgedehnt, was bedeutete, dass der Staat sich besonders für die mittleren Bevölkerungsschichten engagierte, die ihre Kinder auf die Realschulen schickten. In Preußen kam das entsprechende Gesetz erst 1892 zustande. Die Modernität des reichsländischen Schulwesens lässt sich jedoch nicht auf die Finanzpolitik reduzieren. Vor Preußen verstaatlichte man im Reichsland die Vorbereitungskurse für Lehrer. Die Kreisschulinspektoren waren im Reichsland im Schulwesen erfahren und landeskundige Pädagogen, die Französisch konnten. In Posen wurden hingegen Angestellte gesucht, die kein Polnisch konnten. Und in Sachsen war das Amt vom Pfarrer wahrgenommen. Es ist immer eine Gefahr, Schulwirklichkeit mit den Regimenten zu verwechseln. Gerade durch die Lehrerknappheit am Anfang kam es im niederen Volksschulwesen zu erheblichen Engpässen. Teilweise waren die Klassen überfüllt, es fehlten die entsprechenden Lehrtafeln, weil man nicht das Geld hatte, eine deutsche Landkarte zu besorgen. Das steht in den Kreisschulinspektionsberichten. Insofern muss man aufpassen, dass die Gesetzgebung sehr viel fortschrittlicher klingt, als die eigentliche Schulwirklichkeit später ist, was sich aber im Laufe der Zeit angeglichen hat. Wie aber reagierte die Bevölkerung auf den Wandel im Schulwesen? Ich möchte mich hier auf das höhere Schulwesen beschränken, denn es gibt Jahresberichte im höheren Schulwesen, wo man das genau verfolgen kann. Während es im niederen Schulwesen hängt es von den Bezirkspräsidenten ab und da ist die Quellenlage unterschiedlich. Die schärfsten Kritiker der Annexion waren, ich sagte es bereits, die Notare, die sowohl protestantisch als auch katholisch sein konnten. Sie sprachen in der Regel Französisch, weil sie vor 1870 in der Regel eine Karriere in Paris geplant hatten. Außerdem leistete ein Teil der katholischen Landbevölkerung Widerstand, nachdem Bismarck den Kulturkampf im Reichsland, wenn auch in sehr abgemilderter Form, eingeführt hatte. Der Widerstand von Notabeln und Katholiken zeigt sich in der Weigerung vieler Eltern, ihre Kinder in die deutsche Schule zu schicken. Es hätte, sagte eine Mutter einmal, Bruder-Egoisme bedeutet, damit sie ihren Sohn überhaupt in das deutsche Gymnasium schickte. häufig besuchen die Söhne die kleinen Seminare der Bischöfe oder wurden über die Grenzen nach Frankreich, nach Nancy, Reims oder Mont-de-Poussin in die Schule geschickt. Für die Töchter der reichsländischen Oberschicht bürgerte sich der Internatsbesuch in Frankreich ein. Der Widerstand zeigte sich vor allem bei den älteren Sekundärschülern. Hier lassen sich jedoch wichtige regionale Unterschiede erkennen. Der Widerstand war merkwürdigerweise im Unterelsass am höchsten, obwohl es ja eher protestantisch war als im katholischen Lothringen. Im Elsass war die Schulbesuchsverweigerung damit eine Form des politischen Protests, während in Lothringen Kinder nicht in die Schule geschickt werden, wenn sie kein Deutsch können. Das ist ganz klar. In französischsprachigen Gebieten ist der Schulbesuch niedrig. Zwischen 1890 und 1910 wandelte sich die Situation. Der Widerstand gegenüber den deutschen Schulen, den höheren Schulen, ließ langsam nach. Auch die Notaren und die katholische Landbevölkerung schickten ihre Kinder nun auf die Gymnasien und auf die Realanstalten. Die Integrationspolitik der Verwaltung erwies sich damit als erfolgreich. Verantwortlich für die Situation war ein ganzes Bündel unterschiedlicher Motive, wobei man sich hüten muss, Bildungspolitik isoliert zu betrachten. Denn 1890 war eine neue Generation herangewachsen, die die Zugehörigkeit des Reichslandes zu Frankreich nur aus den Erzählungen ihrer Eltern kannte. Der langsame Abbau der Kulturkampfmaßnahmen Ende der 70er Jahre unter Manteuffel führte zu einer vorsichtigen Annäherung der Katholiken. Die kleinen Seminare der Bischöfe öffneten wieder ihre Pforten, der Pfarrer durfte als Ortsschulvorstand erneut die Schulen seines Sprengens begutachten. Gleichzeitig brach in Frankreich der Kulturkampf aus, der mit der Trennung, nicht gleichzeitig, sondern später, der mit der Trennung von Staat und Kirche endete. Für die jüdische Bevölkerung des Elsasses bedeutete die Dreyfus-Affäre eine große Enttäuschung. Viele Juden empfanden pro-französisch, da sie das Deutsche Reich für latent antisemitisch hielten und nun mussten sie erleben, was in Frankreich dem Elsässer Dreyfus passierte. Der Anteil von Notaren und der katholischen Landbevölkerung, die ihre Kinder also nach 1890 auf die Sekundarschulen schickten, stieg statistisch nachweisbar in der Zeit von 1890 bis 1910 an. Prozentual blieben die katholischen Schüler zwar in der Minderheit, in der Zeit von 1892 bis 1906 wuchs ihr Anteil jedoch von 45,32 auf 51,6%. Muss man natürlich im Auge behalten, dass die katholische Bevölkerung sehr viel größer war als die protestantische. Während im gleichen Untersuchungszeitraum die Zahl der Katholiken in Preußen stagnierte. Auch die Zahl der katholischen Abiturienten nahm zu. 1890 machten 31,8% der Katholiken Abitur, 1910 waren es bereits über die Hälfte, 51,1. Ähnliche Aussagen lassen sich auch für die Notarenschicht und die Söhne von Bauern machen. Wobei angemerkt werden muss, dass die Jahresberichte der höheren Schulen, was den Beruf des Vaters betrifft, jeweils nur das bei Abiturienten verzeichnen. Also es ist ein wesentlich kleinerer Untersuchungspool. So erhöhte sich der Prozentsatz der bäuerlichen Schichten auf den Gymnasien von 1890 bis 1910 von 4,2 auf 11,1%, obgleich der Anteil der Bevölkerung, der von der Landwirtschaft lebte, gesunken war. Das gleiche gilt für die Kinder des Besitzbürgertums. 2,8% der Notarensöhne besuchten 1890 ein Gymnasium, während es 1900 bereits 10% waren. Doch genug der Zahlen. Ein Paradebeispiel für die gelungene Integrationsleistung der deutschen Verwaltung ist der Volksschullehrer. Er stammte zu über der Zahl aus dem Elsass. Im Laufe der deutschen Zeit entwickelte sich der Maître d'école zum deutschen liberalgesinnten Volksschullehrer. Im Dorf wurde der Lehrer häufig zum Protagonisten der Liberalen und lieferte sich mit dem Pfarrer, der meist im Zentrum angehörte, einen bitteren Kleinkrieg. Don Camillo und Pepone waren nichts dagegen. Und ich jetzt einen Fall schildern, vielleicht ist vor dem Mittagessen auch ganz lustig. Vor allem der Wettbewerb Schulfall erregte die Gemüter und kann beispielhaft für ein generelles Verhalten stehen. Der Lehrer Hildwein, das wäre jetzt gut aus dem Elsass, natürlich Mitglied der liberalen Partei, schrieb an einem Sonntag die Predigt des Pfarrers Don Demet, in der er sich bitter über den deutschen Lehrerverein erregt hatte. Das wollte sich der gute Hildwein nicht gefallen lassen und schickte die Predigt an den Oberschulrat. Der Bischof von Straßburg erhob seinerseits Klage. Der Lehrer Hildwein habe im Religionsunterricht die Unsterblichkeit der Seele bestritten, hieß es in dem Bericht. Stützen konnte sich der Bischof auf eine etwas dubiose Quelle, nämlich einen bestochenen Kreisschulinspektor, der eingetragenes Mitglied wiederum der Zentrumspartei war. Der Wettersheimer Schulfall führte schließlich zu einem erregten Briefwechsel zwischen Statthalter und Bischof und Beschäftigte auch das Parlament, wo weitere Verstrickungen zutage traten. Der Abgeordnete der Nationalen Kai Hübler legt das intime Verhältnis von Frau Hildwein und dem Nachfolger ihres Mannes offen, um die liberale Politik des Oberschulrates in Misskredit zu bringen. Die Rache folgte auf dem Fuße, denn der in seiner Ehre verletzte Hildwein wurde von Kübler am Hauptbahnhof mit der Hundepeitsche niedergeschlagen. Jetzt ein etwas ernsthafteres Beispiel. 1900 traten die drei bis dato unabhängigen Bezirksvereine der Lehrer dem Deutschen Lehrerverein bei, der für seine nationalliberale Grundeinstellung bekannt war. Dieser Schritt wurde wiederum vor allem von den beiden altdeutschen Bischöfen von Metz und Straßburg kritisiert, die beide aus dem Deutschen Reich stammten. Auch der altdeutsche Seminardirektor Niketit redete den reichsländischen Lehrern ins Gewissen. Jeder Lehrer bekam zu Weihnachten einen Brief von ihm, dem es heißt, indem die Todesstunde des Lehrers dramatisch inszeniert wurde. In dem Brief heißt es, Zitat, der große deutsche Lehrerverein hat es mir angetan. Er hat die Lehrer Deutschlands groß gemacht und eröffnet eine Ära für Lehrerglück und Lehrergröße. So, heute und im Lichte meiner Sterbekerze, kennst du den großen katholischen Lehrerverein nicht? Du nanntest ihn in lügnerischer Weise Pfarrerknechteverein und schämtest dich seiner, ob Christus sich in deiner Sterbestunde auch schämen wird. Sichtlich hatten sich im Reichsland die Fronten verändert. Die reichsländische Bevölkerung begann sich für das Deutsche Reich zu engagieren, während sich die Altdeutschen, wie die Bischöfe, die nationaldeutschen Motive zurückstellten. Zu einem Teil lässt sich das Engagement der Bevölkerung sicher auf die verbesserten Bildungsmöglichkeiten zurückführen. Wie im ganzen Deutschen Reich blieben die Schüler auch im Reichsland zweigeteilt in die Mehrheit der Volksschüler und die kleine Zahl der Sekundärschüler. Doch die Grenzen wurden durchlässiger. Der Ausbau des Eisenbahnnetzes machte höhere Schulen auch für die Söhne der unteren und mittleren Bevölkerungsschichten besuchbar. So stammten 1890 53,6% der Gymnasiasten aus dem Mittelstand und 2,8% aus der Arbeiterschaft. 1910 waren es bereits 62% aus dem Mittelstand und 4,6% aus der Arbeiterschaft. Im Volksschulwesen wurden die zweiklassigen Volksschulen die Wege. Die Zahl der Volksschüler stieg von 256 1873 auf 328 Volksschüler 1910 an. Auch Fortbildungsschulen und Mittelschulen boten wichtige Weiterbildungsmöglichkeiten. Die verbesserten Aufstiegschancen und die Identifikation der Eltern mit der deutschen Schule stand um die Jahrhundertwende in einem deutlichen Gegensatz zu der rechtlichen und politischen Stellung der reichsländischen Bürger. In den preußischen Westprovinzen besaß die Bevölkerung 25 Jahre nach der Eingliederung die gleichen Rechte wie im preußischen Kernland. Im Reichsland war dies nicht der Fall, dort galt immer noch die Stadthalterverfassung von 1879. Die reichsländische Bevölkerung fühlte sich deshalb häufig als Bürger zweiter Klasse. Ein Misstrauen an der Zuverlässigkeit der reichsländischen Bürger hinderte die Verwaltung nach 1890 daran, die Integrationspolitik der Westprovinzen auf das Reichsland zu übertragen. In der Bildungspolitik war die Verwaltung immer weniger daran interessiert, innovativ tätig zu sein. Der Oberschulrat förderte vielmehr eine Politik des Status quo und gesellschaftspolitisch beispielsweise das dritte Seminarjahr für Volksschullehrer einzuführen, das man in Preußen getan hatte. Im Gehalt blieben sowohl die Oberlehrer als auch die Volksschullehrer hinter den preußischen Kollegen zurück, was natürlich zu deutlichen Verärgerungen führte. In Lothringen wurden keine neuen Realanstalten gegründet, obgleich die Bevölkerung danach verlangte. Die höheren Posten in der Schulverwaltung blieben in der Hand der Altdeutschen. Diese Tendenz lässt sich besonders bei den Oberlehrern feststellen. 1904 stammten nur 37 der 255 Lehrer aus dem Reichsland. Das ist ein Prozess, der ab 1904 aber sehr schnell umkippt. Ihre Zahl nahm jedoch vor dem Ersten Weltkrieg entscheidend zu. Die Modernisierungstendenzen verlagerten sich von der Verwaltung weg in das Landesparlament. Die Abgeordneten der drei großen Parteien, Zentrum, SPD und Liberale, übertrafen sich an Verbesserungsvorschlägen für das Schulwesen. Zuvor hatten sie die Schulpolitik durch eine rigide Finanzpolitik boykottiert. Die deutsche Verwaltung arbeitete vor dem Ersten Weltkrieg besonders intensiv mit der katholischen Kirche zusammen, die ebenfalls an einer Einschränkung des Bildungsangebotes Interesse hatte. Sinnbild für die neue Koalition war die Unterstützung der bischöflichen Schulen mit staatlichen Mitteln. Beide Bischöfe von Straßburg und Metz unterhielten in ihrem Diözesen fünf höhere Schulen. Sie wurden vor allem von der katholischen Landbevölkerung frequentiert. Finanziell befanden sich die Bischofsschulen um die Jahrhundertwende in Schwierigkeiten, da sie das Gehalt der weltlichen Lehrer nicht zahlen konnten. Die Schulverwaltung hatte die Krise der Bischofsschulen zunächst mit einer gewissen Häme zur Kenntnis genommen. 1894 hatte der Direktor des Oberschulrates seinen Staatssekretär noch wissen lassen, Einzelnes unterstützen, hätte nicht einmal das klerikale belgische Ministerium gewagt. 15 Jahre später trat es der Bundesrat. Das Festhalten an einem gesellschaftlichen Status quo implizierte, dass die Verwaltung nach 1890 an einer national ausgerichteten Schulpolitik wenig Interesse besaß. Damit unterschied sie sich wiederum von den preußischen Ostprovinzen, wo die Bildungspolitik ganz unter den Zeichen der Germanisierung stand. Besonders deutlich werden diese Unterschiede in der Sprachpolitik. In Posen versuchte die Verwaltung das Preußische systematisch aus dem Unterricht zu verdrängen. Im Reichstag war dies nicht der Fall. Bis 1914 erhielten französischsprachige Kinder in der Volksschule Französischunterricht. Religionsunterricht wurde ebenfalls in der Muttersprache erteilt. Auch in den höheren Schulen, also Gymnasium und Realgymnasium, lag die Zahl der Französischstunden über dem preußischen Durchschnitt. Auch die Themenauswahl der Abiturientenaufsätze, die Schulfeiern oder die Schulbücher weisen nicht darauf hin, dass es nach 1890 Integrationspolitik mit Hilfe platter Indoktrination erfolgt wäre. Natürlich gab es übereifrige Direktoren. Am Straßburger Gymnasium mussten die Schüler beispielsweise 1913 einen Abituraufsatz über das Thema schreiben, inwieweit lehrt uns die napoleonische Zeit, dass ein großes Unglück auf eine große Schuld hinweist. Doch die Thematisierung des schwierigen Verhältnisses zu Frankreich blieb eher die Ausnahme. Ja, ich habe alle Wahlprüfungen durchgesehen in den Jahresberichten. Auch 1913 gab es keine Aufgabe, die die Verherrlichung des Krieges vorsah. Es überwogen vielmehr literarisch-historische Themen. Besonders beliebt waren moralisierende Themen vor dem Ersten Weltkrieg, wie das Thema, was man ist, das bleibt man anderen schuldig. Das gleiche Bild zeigt sich, wenn man die Schulfeiern, Ausflüge oder Gedenktage näher untersucht. Die Militarisierung der Schulerziehung, wie sich die pädagogische Literatur immer wieder beschreibt, hat im Reichstag in dieser Form nicht stattgefunden. Der Oberschulrat nahm vielmehr auf die nationalen Gefühle der reichsländischen Bevölkerung Rücksicht. Als der Vorsitzende des Zentralausschusses für Volks- und Jugendspiele darum bat, anlässlich eines Turnfestes in Straßburg die Bedeutung des Seelandtages herauszustellen, wies ihm der Direktor. Heute schon Mittagspause. Wie sie der Direktor 1907 mit den freundlichen Worten zurück, die einheimischen Familien gute Kontakte zu Frankreich haben, nicht zu frustrieren, wollen wir so etwas in Straßburg nicht. Der Seelandtag wurde mit reichsländischen Familien gefeiert. Auch die militärischen Nachbarn zum Kaisers Geburtstag waren vor 1890. Dann bin auch die Verwaltung auf den religiösen Bedürfnissen der Bevölkerung. Ja. Dafür nahm die Verwaltung auf die religiösen Bedürfnisse der Bevölkerung besondere Rücksicht. 1903 erhielt zum Beispiel die katholischen Schüler die Erlaubnis, in den Kathedralen nach Straßburg zu gehen, um einen Gedenkgottesdienst für den verstorbenen Papst teilzunehmen. Die reichsländische Bevölkerung hat wie ein Seismograf auf politische Spannungen schulpolitisch reagiert. So stießen vor allem die Turn- und Jugendspiele auf Widerstand der Eltern, die von einigen Lehrern im Reichsland an den Sekundarschulen eingeführt worden war, während sich die obere Verwaltungslehrerin zurückgehalten hat, hinter Altenburg. Auch die Pfadfinderbewegung oder der Landervogel konnte im Reichsland keinen Fuß fassen, weil die Eltern einfach nicht geweigert haben, ihre Kinder daran teilnehmen zu lassen. Die Rücksichtnahme auf die nationalen Gefühle der Bevölkerung ging zum einen zurück auf die Lehrerschaft, wobei es auch da Ausnahmen gibt, wie das Oberlehrer Gneisenfall, als auch auf die höhere Verwaltung, wie den Statthalter und seine Staatssekretäre. Natürlich, eben, wie ich schon gesagt, der Oberlehrer Gneisenfall ist ein Fall, wo ein Oberlehrer in der Straßburger Post veröffentlicht hat, dass man keine Medien war, die Erziehung haben soll, weil das militärisch bedenklich sei. Es war aber, wenn man die ganzen Jahresberichte durchschaut, wirklich eher ein Ausnahmefall. Seit der Jahrhundertwende mussten sich der Oberschulrat vermehrt gegen Forderungen nach einer Schulpolitik der nationalen Werte zur Wehr setzen. Sie wurden zum einen von dem im Reichsland stationierten Militär, aber auch von Wilhelm II. Und den altdeutschen Verbänden gefordert, die im Reichsland versuchten, aktiv zu werden. Von reichsländischer Seite wurde die Bildungspolitik von einem kleinen Kreis von französischen Nationalisten um Abbé Wetterlee kritisiert. Es bleibt jedoch das entscheidende Verdienst von Karl Graf von Wedel, dass er sich beiden Wünschen freundlich aber bestimmt widersetzt hat. Dies lässt Aussagen über die Beamtenschaft des Kaiserreiches im Allgemeinen zu, wobei ich jetzt wirklich an die hohe Beamtenschaft im Blickwinkel habe. Die Wählersche These, nach der die Beamtenschaft eine Gruppe Autorität. Im Gegenteil, fast scheint es so, als gehörten die hohe Beamtenschaft im Reichsland zu der gesellschaftlichen Gruppe, die die geistigen Traditionen der preußischen Reform am eindeutigsten bewahrten. Die Beamtenschaft zeigte sich nationalistischem Denken weitgehend unempfindlich und versuchte in der Regel, die Schulpolitik aus der nationalen Spannung herauszuhalten. Hiervon gibt es natürlich Ausnahmen wie einen Bezirkspräsident von Hammerstein-Moxten, der versuchte, in der Sprachenpolitik antifranzösische Politik zu fahren, aber von dem Oberschulrat wiederum an seine Grenzen gewiesen wurde. So dass man fast sagen kann, oder mir es erscheint, als würde die hohe Beamtenschaft für die Stadthalter wesentlich liberaler vorgegangen sein als die Bezirkspräsidenten, die in der Regel mehr zu einer nationalistischen Politik geneigt haben. Die Bürokratie im Reichsland bildet allerdings keine Einheit, sondern es ist sehr sinnvoll, die bürgerlichen Beamten der Sonderverwaltung, also der Schulverwaltung, zu unterscheiden. Beamten des Oberschulrates und die meist adligen Beamten der höheren Verwaltung, also Staatssekretär und Stadthalter, zu differenzieren. Beide Gruppen scheinen meiner Ansicht nach gemeinsam zu sein, dass sie an einer nationalen Schulpolitik wenig Interesse besaßen, sondern es bevorzugten, gute Verwaltungsarbeit zu leisten. Die bürgerlichen Beamten des Oberschulrates haben die Ausrichtung der Schulpolitik damit entscheidend mitbestimmt. Die These von generellen Defiziten an Bürgerlichkeit im Kaiserreich halte ich deshalb für eingeschränkt wichtig. Die moderate Schulpolitik des Oberschulrates besaß ihren Rückhalt in den obersten Verwaltungsbehörden. Ich sagte ja schon, dass es immer nur ein Zusammenspiel möglich war. Ihre Mitglieder stammten meist aus alten preußischen Adelsfamilien. Dabei gibt es auch Unterschiede, während man in Lothringen überwiegend hohe Beamten aus Preußen beschäftigt hat und in Elsass liebe Beamten aus Unterstand beschäftigt. Da muss man sehr differenzieren. Auch an konfessionellen Anteil gibt es große Unterschiede. Damit scheint sich die These von Wolfgang Mommsen zu bestätigen, wonach die alte preußische Führungsschicht im Kaiserreich nicht der hauptsächliche Träger eines übersteigerten Nationalismus gewesen ist. Sowohl die Beamten der Sonderverwaltung als auch die Beamten des Oberschulrates haben sich in meinen Augen im besonderen Maße mit dem Anliegen der Region und nicht mit der abstrakten Nation identifiziert. Dies lag nicht zuletzt an der langen Amtsdauer einzelner Beamte im Reichsland. So haben die beiden Direktoren des Oberschulrates mehr als 20 Jahre im Reichsland verbracht, Heinrich Richter von 1871 bis zu seiner Pensionierung 1900. Sein Nachfolger Paul Albrecht kam 1871 in das Reichsland und blieb bis 1914 im Amt. Und für das Reichsland hatte der Leipziger immerhin so viel Sympathien, dass er auch bis zu seiner Vertreibung durch die französische Verwaltung 1918 in Straßburg nach seiner Pensionierung wohnen blieb. Die Identifikation mit jetzt sehr viel weniger abstrakten Regionen zeigt sich auch bei den beiden Bischöfen, Willibrod Brenzner und Arnold Fritzen. Beide Bischöfe widersetzen sich in Bemühungen, der Germanisierungsabsicht Wilhelm II. In die Praxis umzusetzen. Der Regionalismus der Beamtenschaft traf sich mit dem erwachten regionalen Gefühl der Bevölkerung. Nach 1890 fühlten sich die wenigsten Reichsländer als Franzosen, aber auch die wenigsten als Deutsche. Dafür entwickelte sich ein typisches elsässisches bzw. lothringisches Regionalgefühl. Im Reichsland scheint sich damit die These Theodor Schiers zu bestätigen, die von einer tiefen Verunsicherung des Bürgertums über die Zielsetzung der Nation ausgeht. Doch bliebe das Verhalten der Beamtenschaft im Reichsland unverständlich, würde man die nationale Einschätzung der Beamtenschaft gegenüber der Bevölkerung nicht in Rechnung stellen. Die Integrationspolitik war im Reichsland von der nationalen Achtung geprägt, die man den annektierten Bürgern entgegenbrachte. Dies macht der Vergleich der Integrationspolitik gegenüber den Polen in der preußischen Ostprovinz und der dänischen Minderheit in Nordschleswig deutlich. Während beide Bevölkerungsgruppen als minderhalten preußischen Staatsverband behandelt wurden, galt dies für die elsässisch-lothringische Bevölkerung nur mit Einschränkungen. Diese Gebiete wurden als deutsch angesehen, da die Mehrheit der Bevölkerung Deutsch als Muttersprache verwendete und eine deutsche Kultur und Vergangenheit besaßen in der Beamtenschaft. Die Argumentation war natürlich deutlich von der Interessenslage des Deutschen Reiches mitbestimmt, denn Teile Lothringens waren ganz eindeutig französischsprachig. Hinzu kam im Fall der Polen ein generelles Überlegenheitsgefühl gegenüber den als minderwertig angesehenen Slawen. Die französische Kultur wurde zwar als leichtlebig und dekadent bewertet, doch das Urteil war mit einer gewissen Bewunderung für den Nachfahren in Anführungszeichen verbunden. Die Franzosen waren bei aller Arroganz in der öffentlichen deutschen Meinung eine europäische Kulturnation, die Polen nicht. Außerdem spielte für die unterschiedliche Behandlung eine Rolle, dass hinter Elsass-Lothringen immer in Frankreich stand, während es Polen als eigenständigen Staat nicht mehr gegeben hat. Trotzdem hat aber genau das Misstrauen, was ich immer wieder versucht habe zu skizzieren, dazu geführt, dass man keine Verwaltungspolitik nach dem Vorbild der Westprovinzen, also oder dem Rheinland, betrieben hat. Während des Ersten Weltkrieges setzten sich in der reichsländischen Schulpolitik die nationalistischen Kräfte nach dem Vorbild der preußischen Ostprovinzen durch. Die Schulpolitik wurde den nationalen Kriegszielen der deutschen Verwaltung untergeordnet. Letztlich scheiterte damit die Integrationspolitik an den Widersprüchen, die dem Kaiserreich allgemein im Moment waren. Demokratisierung und Modernisierung gefordert zu haben, aber gleichzeitig an starren politischen Formen festzuhalten. Danke. Frau von Altin, vielen Dank für dieses Referat, das ja auch zu Ergebnissen gelangt, die mindestens nicht auf der Heerstraße gängige Einschätzungen liegen. Gängige Einschätzungen nämlich die, die also das offizielle Politik im Reichsland wie auch in anderen Provinzen des Preußischen Reiches und auch des preußischen Staates, die diese offizielle Politik eben als eine ausschließlich auf die autoritäre Formierung des jungen Menschen in angelegte Schulpolitik in diesem Falle charakterisieren. Sie haben auch hauptsächlich jetzt auf der Basis von Schulberichten über die höhere Schule berichtet und deshalb ist es vielleicht gut, nochmal in Erinnerung zu rufen, was Sie an Zahlen genannt haben und wer gut im Kopf rechnen ist, kann diese Zahlenangaben schnell in Prozente umrechnen. Es gibt in Ihrem Papier diese Angabe, dass die Zahl der Volksschüler stieg von 256.873 auf 328.000 1910, die der höheren Schüler von 3.300 auf 9.700. Das heißt, und man müsste es heute ja im Zeitalter des höheren Schulbesuchs von nahezu also einer Hälfte und mehr eines Altersjahrganges, muss man das immer in Erinnerung rufen, dass die höhere Schule natürlich ein schmales Segment des Bildungssektors ist, mindestens, wenn, soweit es zahlenmäßig erfassbar ist. Das vielleicht nur noch mal zu unterstreichen, weil ja ich rede nicht, wir haben über die Ausbildung des Volksschullehrers gesprochen, das ist nun also der primäre Bereich, aber Ihre Beispiele und so kamen ja nun aufgrund dieser Wellenlage aus dem Bereich der höheren Schule. Also ich wollte nur noch mal akzentuieren, dass also das, was Sie nun über eine doch bis 1914 beachtlich erfolgreiche Integrationspolitik gesagt worden ist, nicht zu dem allgemeinen Bild passt, dass man sich von Elsass-Lothringen und dem Verhältnis zwischen Elsass-Lothringen und dem übrigen Reich macht. Wir haben jetzt noch etwas Zeit und könnten also mindestens einen Diskussionsversuch anschließen, denn ich denke, wir sollten zum Mittagessen um 1 Uhr, oder? Ja, gut, also dann können wir ja noch eine halbe Stunde. Herr Riedrich ist vorher zurückgestellt worden, dann wird er jetzt vorgezogen. Ja, ich habe drei Punkte. Inwieweit hat die Tatsache, dass das Kultusministerium, das heißt damals, also der Staatssekretär für Kultus und Justiz, seit 1898 ein einheimischer Elsässer war, auf diese Entwicklung Einfluss gehabt. Sie haben die oberste Behörde, die Kultusbehörde, ganz weggelassen. Kann man da irgendwas darüber sagen, dass Petri, so hieß der Elsässer, konkret Einfluss genommen hat auf Schulpolitik? Nicht. Hat er nicht gemacht. Weil die Politik maßgeblich von den Oberschulrat noch mitbestimmt wurde. Was war Bundespolitik nur für die Kirchen da? Ja, nicht. Also, würde ich sagen, schon. Es gibt zumindest keine Einflussnahme, wie ich hier auch den Ursprung. Zwei andere Dinge. Das erste, Sie haben gesagt, die Lothringen dominiert die französische Sprache. Auf diese Aussage trifft man auch, die ist natürlich falsch. Nach der Volkszählung von 1900 waren 400.000 Lothringer deutschsprachig und 150.000, jetzt mal so, man kann umgekehrt, französischsprachig, also etwa ein Viertel der Bevölkerung war französischsprachig. Warum man oft auf diese Stellungnahme trifft, hat eine Ursache, die darin liegt, meiner Meinung nach, dass die Zentren Lothringens, auch Deutsch Lothringens, im französischsprachigen Gebiet liegen, also Metz, Dienhofen und andere Bereiche, während die Mehrheit, die deutschsprachige Landbevölkerung, auch kein Zentrum verfügt. Aber Tatsache ist, dass auch in Lothringen eine weit überwiegende Mehrzahl an deutschsprachigen Bevölkerung liegt. Ja, das war klar. Das habe ich dann falsch ausgedrückt. Ich meine, das ist einfach im Vergleich zum Elsass. Ja, gut. Weil Metz wird ja dann auch ganz deutsch einfach nicht wechseln. Die dritte Sache, Sie haben gesagt, Bismarck hat in sehr abgebildeter Form den Kulturkampf in Elsass-Lothringen. Der Kulturkampf wurde von Bismarck in sehr abgebildeter Form geführt. Das würde ich doch spezifizieren. Erstmal ist die Frage, inwieweit Bismarck auf den Kulturkampf in Elsass-Lothringen Einwirkung gehabt hat. Als ich persönlich eingestellt, das müsste man schon ein bisschen näher untersuchen. Und inwieweit das auch andere Elemente waren. Und das Zweite ist, das mag so sein, dass es im Vergleich mit dem Restreichsgebiet für den, sagen wir mal, objektiven Betrachter, der kein Elsass-Lothringer ist, abgemilderter war. Für die Elsässer und Lothringer, die aber katholisch waren, und die in einem katholischen Frankreich aufgewachsen sind und von einem katholischen Frankreich geprägt wurden, in dem der Katholizismus eine ganz besondere Rolle zutrat, als praktisch Staatskirche, bis die Änderung der Neidrat, die Sie erwähnt haben, war das nicht auch ein vehementer Antiklerikalismus beschreiben. Sicherlich. Das darf man nicht vergessen. Ja, aber nicht, das ist richtig, aber die Landbevölkerung, und da kommen ja die Schulen, der Schulkampf, wie es da auch heißt, das ist der Hauptpunkt in diesem Kulturkampf, dass eben die katholischen Pfarrer die Schulaufsicht entzogen wird. Und es ist eben auch sehr wichtig, dass nachher ein Hauptpunkt des Abklingens des Kulturkampfs dadurch sich eintritt, dass die Schule geworden der Pfarrer wieder Schulvorstand wird. Ende, das haben Sie erwähnt. Aber man sollte es nicht unterschätzen. Dieser Eindruck, dass da plötzlich hat man nicht nur die Nation gewechselt, zwangsweise, sondern da wird eigentlich die protestantische Religion übergestülpt. Ob das jetzt für den Außenstehenden genauso gesehen ist, ein anderes, aber für den Elsässer und Lothringer, der katholisch war, war das eine extreme Form von Kulturkampf. Ja, klar, ich hatte ja auch noch einen kleinen Nebensatz gemacht, extra habe ich es ausgelassen, weil ich darüber einen Aufsatz geschrieben habe, bei dem es wirklich sehr zum Ausdruck kommt, und ich extra die Seite der Kirchenpolitik für den Vortrag besucht habe, klein zu machen. Auch das ist veröffentlicht im letzten Fall. Aber ich kann gerne noch mal. Ja. Klar, es hat unter der, würde ich sagen, der Kulturkampf von Masse, ich dafür verantwortlich, dass die katholische Bevölkerung, was ich auch sagte, ihre Kinder eben gerade nicht in die Schule geschickt hat, sondern unter der Landbevölkerung ist ganz klar am ersten kam. Auch im niederen Volksschulwesen, ich habe sich teilweise die Leute geweigert, Schulbücher anzuschauen, haben ihre Kinder zu Hause gelassen, das ist maßgeblich, um den Kulturkampf zurückzuführen. Bei dem es eben dazu kam, dass die Jesuiten ausgewiesen wurden und damit ein Episkopal in Metz geschlossen hat. Es kam dazu, dass Schulorden ausgewiesen wurden, die ihr Unterhaus in Frankreich hatten. Aber es kam eben nicht zu einem allgemeinen Verbot der Schulorden. Es wurde der Kanzelparagraf eingeführt, als Reichsgesetz. Aber es blieb, würde ich sagen, wenn man im Vergleich, was man in Polen gemacht hat, doch deutlich abgemildert, dass es von der Reaktion der Bevölkerung natürlich ganz anders bewertet wurde. Und ein Schwerpunkt in der Darlegung lag in der Zeit, also der 18er und vor allem der 90er Jahre. Das spielt dies ja keine Rolle mehr, aber nicht mehr so eine wesentliche Rolle. Herr Picker. Guter Anknüpfungspunkt, weil ich auf diesen Punkt eingehen wollte. Es wurde ja deutlich herausgestellt, das funktioniert. Es wurde ja herausgestellt, dass Integration auch einer relativ kirchenfreundlichen Schulpolitik zu verdanken war, wenn ich das richtig verstanden habe, etwa, dass Bischofsschulen auch finanziell gefördert wurden. Später, ja, aber das doch. Und die Einführung der Ortsschulinspektion, Wiedereinführung, spricht ja für eine kirchenfreundliche Schulpolitik. Dann, aber das leuchtet ein. Die Frage ist nur, wie sich das, ob sich nicht als Preis sozusagen das Verhältnis zur Lehrerschaft verschlechtert hat. Denn für die Lehrerschaft war die Einführung, Wiedereinführung der Ortsschulinspektion der Stein des Anstoßes. Der Lehrer als Untertan des Pfarrers, der sozusagen dem Pfarrer verpflichtet war, der Pfarrer, der sich als Vorgesetzter entschuldigen des Lehrers fühlen konnte, und das Zweite, ich weiß nicht, und das Zweite, dass er oft vom Pfarrer ja primär als Organist betrachtet wurde, als jemand, der regelmäßig die Orgel spielen musste, jeden Sonntag, und das gilt für Protestanten wie Katholiken gleichermaßen, zumindest auf dem Lande, der jeden Sonntag bei jedem Gottesdienst da sitzen musste, Orgel spielen musste und auch sonst den Wortgottesdienst gewisse Funktionen übernahm, der unter Umständen die Kerzen anzünden musste, also auch sogenannte niedere Organistendienste berichten musste, und vom Pfarrer als prima als Organist angesehen wurde und erst in zweiter Linie als staatlicher Lehrer. Und die Emanzipation des Volksschullehrerstandes bestand ja darin, sich primär als staatlicher Beamter und Lehrer zu führen und nicht als Gehilfe des Pfarrers. Als Gemeindebeamter, aber insofern als staatlicher, insofern kommunaler Beamter. Die Frage ist also, ob nicht eine gezeichnete kirchenfreundlichere Schulpolitik auf Kosten des Verhältnisses zur Lehrerschaft, zur Volksschullehrerschaft ging, die sich ja 1900 im Deutschen Lehrerverband angeschlossen hat, der Deutsche Lehrerverein, der nun explizit kulturliberale Forderungen vertreten hat. Oder, um das Problem zu lösen, ob nicht die prononzierte nationale Einstellung des Lehrerverbandes überhaupt dazu geführt hat, dass es zu keiner Hinneigung hin zu Frankreich gab. Denn in Frankreich, Frankreich als dem Land mit der striktesten Trennung zwischen Staat und Schule, das hätte durchaus in dieser Hinsicht ein Land sein können, das Vorbildcharakter für die deutschen Lehrer haben konnte. Also dann muss man erstmal zu sagen, dass der Oberschulrat den Beitrag zum Deutschen Lehrerverein sehr gefördert hat und dass der eigentlich wurde der Bischof war, der auch aus dem Deutschen Reich kam. Insofern war das keine Gegenbewegung, dass man gesagt hat, weil die Schulpolitik so schlecht ist, der deutschen Regierung treten wir jetzt den Lehrerverein mal, das wurde durch die deutsche Regierung eigentlich lange Jahre, wurde immer gesagt, warum schließt ihr euch nicht zusammen, dann taten sie das relativ spät. Doch der erste Punkt ist mit der kirchenfreundlichen Schulpolitik unter Manteuffel, fängt 1879 an, bleibt aber sehr im Rahmen. Man hat zwar den Ausschulvorstand den Pfarrer zugelassen, man geht aber hinter diese Punkte doch nicht mehr zurück. Hat zum Beispiel bis 1890 handelt der Staat schließlich Organistenverträge mit der Kirche aus. Also man versucht dann im Kleinen und ohne den Lehrer immer wieder clean zu kommen. Hat also eine Politik beiden gemacht, der Balance versucht. Und waren ja auch einige eher katholisch, also ich glaube, das muss man sehr differenziert sehen. Ja, ist ja nicht eine Frage, die zwischen Reichsländern und Altdeutschen besteht, sondern es ist, glaube ich, hier schon ein politisches Moment. Vielleicht noch eine Nachfrage. Die Frage nach, ob es Konfessionsschulen gab. Also das ist eine ganz zentrale Frage. Gravamen der Volksschullehrerschaft ist die Frage, wie hältst du es mit der Konfessionsschule? Also wenn man sich vorstellt, dass vor der Haustür des Reichslandes Baden lag mit seiner Tradition der Simultanschulen, die als Vorbild für sämtliche Volksschullehrer galt, ist das natürlich auch etwas, was den meisten Volksschullehrern, zumindest den protestantischen, aber auch einem gewissen Teil der katholischen Volksschullehrer, zumindest ein Großteil der katholischen Volksschullehrer in Baden, war erklärte Anhänger der Simultanschule. Die waren nicht im katholischen Lehrerverein, sondern waren im liberalen Lehrerverein. Also die Forderung nach Simultanschulen wird im SS Lothringen nur von einem kleinen Teil der Lehrer unterstützt, würde ich sagen. Also dann kam man doch aus einer anderen Tradition als im Norden. Ja, kann diese gewisse Veränderung in der Ausrichtung, nämlich als eine stärkere Förderung kirchlicher Belange, mit einer damit verbundenen Benachteiligung oder jedenfalls Reduzierung in der Einflussmöglichkeit von Lehrern die doch stärker eine liberale Ausrichtung haben, kann das auch mit allgemeinen politischen Tendenzen nach 1900 zu tun haben? Du fängst ja auch also eine stärkere Abgrenzung von den Liberalen, deine sozusagen Akzentuierung der Zusammenarbeit mit dem Zentrum. Das wäre eine Frage, die man einfach also untersuchen musste. Man kann das Mutmaßungen anstellen. Das ist nicht anders als auf den Wellen zu entscheiden, ob wirklich Reichseinflüsse genereller Art hier also eine Rolle gespielt haben. Ja, ich kann noch. Man muss nicht so vergessen, dass bei der Lehre, es gab eine sehr knappe Zeit, dass sie ganz außer der Besichtigung von der Kirche waren. Und auf jeder Zeit gab es noch Bestimmungen, die noch eben galten, die halt immer auf verschiedenen Ebenen die Besichtigung oder die Aufsicht von der Kirche bewahrt wurden. Zum Beispiel mindestens für all die Lehrer und Lehrerinnen, die Religionsunterricht gaben. Sie mussten immer mit der, oder nur ausnahmsweise nicht, mit der Beistimmung von der Ortspfarrer ernannt wurden. Und das war eine Rente, das war ganz sehr bewahrt von der Pfarrer, evangelisch sowie katholisch. Und auch so in der Magisterarbeit über die Schulpolitik in der Mantrüffel-Ära wurde auch erwähnt, dass es gab ganz viele Lehrer, die ganz gern sie hatten nichts dagegen, in die Kirche zu gehen, um die Schulkinder zu bewahren. Und andere Sachen, man muss nicht immer diese Aussicht als Zwang betrachten. Und ja, es ist auch eine Zeitfrage mit dieser liberalen Bewegung und Emanzipation der Lehrer, dass mit der Zentrumspolitik das ein bisschen schwer zu vergleichen und zu betrachten, weil die Zentrumspolitik im Elsass als wirklich parteilicher Faktor ist ganz spät dort gekommen. Und wenn man sagt, dass die Zurückziehung oder dass die Lehrer und Lehrerinnen nochmal unter die Aussicht von der Kirche war im 1880 und es war erst am Ende des 19. Jahrhunderts, dass die Zentrum als wirklich parteiliche Bewegung ins Leben kam und erst ab 1902, 1903, als der erst als ursprüngliche Zentrumspartei gegründet wurden, dann ist dieser Zeitunterschied ein bisschen wichtig. Und man muss auch nicht vergessen, dass in 1910 die Deutsche Lehrverein in Straßburg tagte. Und damals, sie haben alle die katholischen Lehrer und Lehrerinnen eingeladen, sie anzuschließen. Und das war kräftig widersprochen von dem Bischof Netz und in Frankfurt und in Straßburg. Und es gab einen ganzen Streit, den sogenannten Kompetenzstreit. Und das hat ziemlich eine gute Jahre gedauert, in welcher Beziehung die Bischöfe die Anschließung von katholischen Lehrern an dieser so antireligiöse Verein waren konnte. Es hängt davon ab, von wem man spricht. Nicht konfessionell katholisch. Aber es gab von der Ansicht von der Bischöfe, es wurden wirklich als antireligiös betrachtet. Sie wollten gar nicht mit der Kirche tun und es gab eine ganz starke sozialdemokratische Stimmung in diesem Verein, von der Leitung aus. Und deswegen wurde es bekämpft. Herr Stein, auch jetzt Ihre Frage präzise, haben Sie es verstanden? Es war eher ein Beitrag. Also die Wende ist ja kein von 1880, ist ja nicht typisch für das Elsass, sondern sie fand ja in der preußischen Schulpolitik genauso statt. Man hat sich unter Mantel sehr an der preußischen Schulpolitik orientiert. Was ich ja auch mit den Normalen zusammenhängt. Auch die Beamtenschaft teilweise aus. Ja, ich hätte fast die Zahl. Ja. eigene Frage. Und zwar, ich möchte etwas zuerst über den Ausgangspunkt wissen. Und zwar, wie lange das französische Schulsystem in Zusammenhang ist. Gab es eine Sonderregulierung oder besondere Bestimmungen für dieses Gebiet oder nicht? Das war ganz anders. Ja, in der Sprachpolitik. Und zwar hat man doch die Möglichkeit gehabt, Deutsch in der Schule zu lernen. Ja. Immer weniger. Und zum Beispiel die Dialekte sprachen, die den unteren Schichten der Bevölkerung angehörten, haben auch, ich habe auch Deutsch gesprochen und Deutsch geschrieben oder wahrscheinlich nur nur Dialekt gesprochen. Das ist mit der Ja. Ja, und was den Übergang betrifft. Ich kann mich erinnern, als Kind habe ich die Erzählung von Daudet gelesen, La Dernière Classe. Und in dieser Erzählung schreibt Daudet, dass der französische Lehrer für das letzte Mal in die Klasse eingeht und sagt, ab heute wird die Schule sozusagen gesperrt werden und morgen werden sie den neuen deutschen Lehrer bekommen. Ist es das tatsächlich geschehen? Ich meine, war wirklich der Übergang so, ich würde nicht brutal sagen, auf jeden Fall, ist das wirklich tatsächlich so schnell, so rasch geschehen, oder? Nein, es ist nicht, weil Volksschullehrer aus 600 bis 650 Volksschullehrer sind aus dem späten Reichsland nach Frankreich emigriert. Ja. Die anderen sind. Aber da, die war ja doch eine freie oder relativ freie Entscheidung. Das war jetzt ja. Ja. Ja. Die Mehrheit ist geblieben und sie kam eigentlich auch von der deutschen Verwaltung ganz klar auf Offerten angeboten. Also man fing 1872 gibt es das erste Gehaltsgesetz, was den Lehrern eben ein Mindestgehalt versprach, was in Frankreich auch gab, das Gehalt im Haus setzte. Es gibt 1873 eine Pensionsregelung. Man versuchte sie mit Wiederholungskursen in den Ferien zu gewinnen. Und heute die besten Lehrer wurden teilweise in den Ferien eingeladen und bekamen Kurse in deutscher Pädagogik und deutscher Sprache und bekamen was ganz interessantes, besonders gutes Essen und besonders viel Wein. Und man wollte wirklich mit Bauernfängermethoden also die Lehrer gewinnen. Es hat sich aber im Seminar in Lothringen, in dem stattfand, haben die Lehrer dann 1873 ein Buch auf den deutschen Kaiser ausgestoßen. Kurse erfreuten sich nach relativ kurzer Zeit ziemlicher Beliebtheit. Also man hat eigene Kurse für Deutschunterricht eingeführt, damit die Lehrer die Schwierigkeiten in der Sprache haben, Deutsch lernen konnten. Also man hat einfach sehr viel an Maßnahmen ergriffen, damit die Lehrer nicht abgewandert sind. Ja, aber trotzdem so viele Abgewanderte zu stellen, man kann es bekommen, ist auch wegen des Kulturkampfes, weil eben sehr ganz, also fast alle Schulbrüder sind nach Frankreich emigriert. Die Schulschwestern sind eher geblieben. Aber es waren einfach auch ganz wenige so viele Wesen, die geführt werden mussten. Und es waren nicht so viele Volksschullehrer aus dem deutschen Reich geraten, als es so wie Oberlehrer. Bei den Oberlehrern kann man sagen, die fühlen das als nationalen Auftrag, eben schneller zu verlassen, als so drin zu kommen. Wobei da wurden sich auch teilweise sehr merkwürdige Menschen befanden, die also im deutschen Reich gescheitert waren und dann im Elsass eine neue Aufgabe gefunden haben. Das sind so 4% Chance. Ja, und eine dritte und letzte Frage wäre, Sie haben erwähnt und haben in Ihrer Zusammenfassung geschrieben, dass der französische Unterricht für französische Kinder ist wie viel bis zum Ausbruch des Deutschen Kaiserreiches weitergegangen. Und wie wurde die Nationalität oder vielleicht besser die Sprachzugehörigkeit der Kinder festgestellt? Haben zum Beispiel die Eltern einen Antrag dafür gestellt, oder? Das wurde von dem Bezirkspräsidenten bestimmt nach dem Gebiet. Und da liegt eben eine ganz große Schwierigkeit, dass der Bezirkspräsident, und da habe ich auch bei dem eindeutig in die deutsche Richtung argumentiert. Also und zwar, das betraf nicht die einzelne Familie, sondern nein, das Gebiet. Ja, und das ist, glaube ich, der einzige Ort. Ich habe eine Stelle drüben, in dem steht eben, man soll es nicht so ernst nehmen, Familien, die zu Hause da sind, was ich vorhin meinte, auf der unteren Ebene eben sehr wohl garantierende Tendenzen. Und das ist auch ein großer Unterschied mit einer Vielvölkerstaat, so wie die habsburgische Monarchie, wo man immer von einem Elternrecht gesprochen hat und das war auch in der, so in der Gesetzgebung der Fall. Und zwar die Eltern haben immer das Recht gesagt, die Sprachzugehörigkeit und in diesem Fall der Nationalität den, der Kinder den Schulbehörden mitzuteilen. Das war ja, natürlich, weil das ist wahrscheinlich so ein Unterschied zwischen einem Vielvölkerstaat und doch einem nationalen Staat, so wie das Deutsche Reich. Könnte ich mich deiner Frage noch kurz anstellen? Ja, also ich möchte noch vielleicht zu Ihrer Frage noch sagen, so vielleicht nicht bekannt ist, nicht mehr, hat ja Frankreich zuvor eine, gerade im Elsass, eine extreme Franzisierungspolitik betrieben. Das ist ja kein Zufall, dass die französische Volksschullehrerausbildung über die sogenannte École Normale im, also im Elsass ihren Anfang nimmt. Also die erste École Normale wird 1810 in Straßburg eröffnet. Und wir haben gestern rausgeschrieben, also die stärkste Alphabetisierungsrate 1866 ist im Oberelsass mit 88,91% die lesen und schreiben können und 5,65% die zumindest lesen können. Das ist extrem hoch. Ne? Und gerade diese École Normale, diese eine Volksschullehrerausbildung, setzt ja auch Akzente auf Staatsbürgerkunde. Es wird ja so Grundkenntnisse vermittelt werden. Ne? So Schreiben, Lesen, also Schreiben, Rechnen und eben so Staatsbürgerkunde, könnte man sagen. Und da möchte ich jetzt eben meine Frage anschließen. Sie haben gesagt, also, dass die verbliebenen Volksschullehrer mittels spezieller Kurse umgeschult wurden. Aber Sie haben auch von einer von Volksschulseminaren gesprochen. Und hat es das im übrigen Deutschland auch gegeben oder nicht? Natürlich. Also das war jetzt, man hat da jetzt nicht das französische System adaptiert und... Nein, das gab es schon lange. Ah, das gab es schon lange, ja. Im Deutschen Reich weniger gab, waren die Vorbereitungsschulen für die Lehrerseminare. Und Verbrannten-Seminare. Die gab es im Deutschen Reich nicht, oder in Preußen haben sie sich entwickelt. Und im Elsass waren sie praktisch verpflichtend. Und konnte kein Elsässer, der Lehrer werden wollte, nach 1877 sich privat vorbereiten, sondern jeder musste über diesen Weg in zweijährigen Referantenseminar, die eben als Internat waren, im Vergleich zum deutschen, dem preußischen, die als Externat auch waren, zwar 50% Externat, 50% Internat, ging man dann auf die Lehrerseminare, die wiederum waren im Stundenplan schon aufeinander abgestimmt, sodass man im Grunde genommen eben 5 Jahre lang sich auf die Ausbildung als zum Lehrer gebildet hat. Auf der Basis eines Volksschulabschlusses. 15 Jahre, 16 Jahre. Genau, erst war nicht auf dem Gymnasium. Ja, wir haben eben ein Jahr, das wollte man auch vermeiden, dass das Zwischenabschluss der Volksschule und Eintritt in das Seminar ein Jahr Pause war, was in Preußen dann nicht war, damit die Leute dann eben nicht französisieren, weil die Tendenz zum Oblivieren und dann gleich verbrannten Seminaren aufgesetzt und das schloss sich eben nahtlos an. Und gibt es Zahlen darüber, wie lange das gedauert hat, bis die Bevölkerung dort mit Masse deutsch alphabetisiert war? Oh, wie lange das gedauert hat, bis die Bevölkerung dort deutsch alphabetisiert war? Gibt es nicht. Naja, gut, ich meine, es ist der Unterschied, ob ich französisch alphabetisiert werde oder ob ich deutsch alphabetisiert werde. Also 1910 waren es, glaube ich, 98% Deutscher. Aha. Also das nimmt, ist dann fast, ich bin mir nicht ganz sicher, und dann traute ich etwa nicht so ganz. Gut, danke. Jetzt hätte sich mal Maß noch gemessen, die Frage können wir glaube ich noch mitnehmen. Ja. Ich möchte nämlich nochmal auf das Regionalbewusstsein eingehen und dazu was anmerken. Also mir ist auch aufgefallen, als ich mich mit Elsass-Lothringen beschäftigt habe, dass also 1890 ein ganz deutlicher Bruch ist. Und zwar ist es zum einen nicht nur die französische Generation, die neue französische Generation, die natürlich den deutsch-französischen Krieg und auch die Zeit der Annexion, jetzt also die Besatzungszeit und auch die erste Zeit der Annexion, jetzt nun aus Erinnerungen kennt von den Eltern und Großeltern, sondern es ist ja auch so, dass es auch die erste altdeutsche Generation in dem Sinne gibt, die in Elsass-Lothringen geboren ist. Und die sind vom Alter her, kommen die sich ja dann sehr nah. Und hier ist es sehr erstaunlich, dass in beiden Gruppen, also dieser altdeutschen, in Elsass-Lothringen geborenen Generation und der, ja, der Annektierten, ein Rückzug auf die Petite Patrie kommt, also der Rückzug auf die Region. Und was ganz interessant ist zu sehen, im Elsass kann man unter dem Begriff Elsässisch verstehen natürlich diejenigen, die sich mit Frankreich verbunden fühlen. Ein frankophones Elsass oder ein Elsass französischer Tradition, die Deutschen verstehen natürlich unter Elsässisch die deutsche Tradition, man kommt aber unter dem Begriff Elsässisch zusammen und findet hier auch Wege der Annäherung und der Verständigung. Das ist natürlich in Lothringen durch die französische Tradition ganz anders. Aber das ist mir halt aufgefallen, dass vor allem in kulturellen Vereinen der Begriff Elsässisch gebraucht wird, ohne dass jetzt hier nationalpolitisch differenziert wird, weil man die Bewahrung der eigenen neuen Heimat, für die eine die neue Heimat, für die andere natürlich die althergebrachte kleinere Heimat bewahren wollte. Und da kommt man zusammen. Das nur zum Generationswechsel. Ich glaube, das ist wirklich als ganz entscheidend. Ja, weil die uns zusammen genau. Genau. Und das Regionalbewusstsein wird ja dann immer stärker und greift natürlich auf beide Gruppen zu. Das ist genau das Erstaunliche. Ja, hier wollte ich ja noch eine Bemerkung anschließen. Genau, da hat zwei Anmerkungen. Es gab ja diese Staatsangehörigkeit etwas Notringer. Und da ist ganz interessant, wie viele der Altdeutschen, in Elsass-Lothringen geboren wurden, von altdeutschen Eltern, die eigentlich die Staatsangehörigkeit ihrer Eltern hatten, für die Elsass-Lothringen Staatsangehörigkeit optierten, wenn man das so nennen will, das nimmt also durchgehend zu. Und die andere Anmerkung noch mit der Schule im selben Zusammenhang, es wird ja Heimatkunde unterrichtet, was weder vor 1870 noch nach 1918 der Fall ist, aus unterschiedlichen Gründen. Das ist ein erheblich, ein sehr wichtiger Faktor. Der ist auch bisher nie untersucht worden, inwieweit die Heimatkunde, die nicht nur in der Volksschule, sondern auch in den oberen Klassen noch ausgebaut wird, inwieweit dieses Lehren der Heimatkunde auf dieses Regionalbewusstsein eingewirkt hat. Ja, wir haben jetzt doch noch eine Diskussion zu diesem Referat gehabt, was ich zunächst gar nicht mehr so ohne weiteres vorausgesehen hatte. Und ich würde so verfahren, dass ich am Anfang der Nachmittagssitzung nochmal frage, ob noch Ihnen noch etwas eingefallen ist, was wir zu diesem Referat hier besprechen sollten. Wir hätten die Zeit, noch eine kleine zweite Diskussionsrunde durchzuführen. Wenn Sie dann aber der Meinung sind, dass es nicht gefallen, dann machen wir es eben nicht. Aber jedenfalls diese Möglichkeit besteht. Jetzt danke ich zunächst mal von Aberdeen, ich danke aber nochmal beiden beiden Referenten von heute, die uns Interessantes, eben also auch in einer gewissen Weise wissenschaftlich neue Ergebnisse hier vorgetragen haben, die durchaus nachdenklich machen können, gerade in dieser Richtung, die ich ja vorher schon gezielt hatte, des Abbaus von bestimmten Klischeevorstellungen, meine ich also mit sehr handfestem Material und sehr guten Überlegungen da in die Debatte treten. Ich denke, wir können mit gutem Gefühl uns jetzt dem Mittagessen zuwenden. Und Herr Adam, treffen Sie uns hier 15:10 Uhr? Also ich denke, 15 Uhr CT, aber dann nationalen Basis getrennt. Und zwar, es gab in den gemischtsprachigen Gebieten Österreichs mehrere Schulen und in den verschiedenen Schulen gibt es einen Unterricht in der Muttersprache der Schule. Und das war natürlich im Prinzip und das war die Folge der Grundprinzipien eines Bildvölkerstaates. Wie war das Schulsystem und das Schulwesen in den italienischen Provinzen, in den italienischen Gebieten Österreichs? Natürlich, wieder in diesem Fall muss man zwischen Trentino und zwischen dem küstenländischen Bereich unterscheiden. Trentino war ein Teil eines zweisprachigen Kronlandes, und zwar ein Teil Tirol, aber in diesem Fall war die Sprachgrenze zwischen den beiden Landesteilen sehr leicht zu ziehen. bei Salun lag die Sprachgrenze und im italienischen Teil des Landes, und zwar in Trentino, war der Unterricht hauptsächlich auf Italienisch, in der Muttersprache der Kinder, und die italienischen Schulen waren ungefähr 80 oder sogar 85% des gesamten Unterrichts in der Provinz. Es gab aber auch deutsche Schulen, die vor allem in der Hauptstadt dieses Gebietes, und zwar in Trieste, konzentriert waren, sowohl Grundschule, Volksschule, als auch ein Gymnasium, Untergymnasium und oberes Gymnasium. Und das war aber vor allem für die Kinder der Beamtenfamilie gedacht. Und zwar, es gab natürlich in Trient und überall im Land, da gab es auch deutsch-österreichische Siedlungen, die vor allem aus Beamten und Militären bestanden. Und für diese deutschsprachigen Kinder gab es Schule im Trentinischen Gebiet. Aber es gab im Schulbereich kein echter nationaler Konflikt. Und das war die Folge der Sache, dass die Provinz, das Gebiet Trentino, in einer sprachlichen Hinsicht rein italienisch war. Es war im Gegenteil ganz anders im küstenländischen Gebiet. In diesem Fall kann man von drei verschiedenen Verwaltungseinheiten sprechen. Die sogenannte Grafschaften Görz und Berlisca, Contea di Gorizia, Berlisca, Görz und Gorizia als Hauptstadt hätte. Die unmittelbare Stadt Trieste war im Rahmen der österreichischen Verwaltung zur gleichen Zeit Stadt und Land, so wie zum Beispiel jetzt im heutigen Österreich die Hauptstadt Wien, und das istrianische Gebiet, die alte Markgrafschaft Istrien. Und in allen diesen Fällen handelt es sich um gemischtsprachige Gebiete. In Görz leben Italiener und Slowenen zusammen, in Trieste auch, in Istrien. Es handelt sich um ein dreisprachiges Gebiet, Slowenisch, Kroatisch und Italienisch. Und in diesem Fall war das Schulwesen nach den österreichischen Prinzipien und Grundwerten nach unterschiedlichen sprachlichen Schulen getrennt. Und zwar die Familie hat die Freiwahl gehabt, in welche Schule die Kinder zu schicken. Es gab aber, und das war eine Folge einer unterschiedlichen historischen und sozialen Entwicklung der verschiedenen Volksgruppen, am Anfang große Unterschiede zwischen der Entwicklungsstufe des italienischen und des südslawischen Schulwesens. Und zwar die Lage der Italiener in diesem Gebiet als historische Nation, als Kulturnation, hat am Anfang als Folge, dass das italienische Schulwesen viel besser entwickelt ist als das südslawische Schulwesen. Und die ganze Entwicklung im Schulbereich in den Jahrzehnten zwischen 1866 bis 1867, das Jahr der Einstellung der österreichisch-ungarischen Monarchie bis zum Ausbruch des Weltkrieges, ist gekennzeichnet von einer Verminderung, wenn ich sagen darf, des Unterschiedes zwischen dem italienischen und dem südslawischen System. Mit der Zeit entstehen immer neue Schulen für slowenische und kroatische Kinder. Eine Entwicklung, die in einer ersten Phase vor allem die Grundschule betrifft, aber mit der Zeit wurden auch sowohl Gymnasien als auch vor allem Berufshochschulen mit Slowenisch oder Kroatisch als Unterrichtssprache genommen wird. Das stößt aber fast immer auf einen großen Widerstand seitens der italienischen Bevölkerung. Die Italiener versuchen, die obere Hand der eigenen Sprache im Schulsystem zu verteidigen. Und es gibt oft politische Konflikte zwischen den Volksgruppen in diesem Raum. Und vor allem zum Beispiel versuchen die italienischen Gemeinden, die oft stand gegen die offizielle, die österreichische Verwaltung nehmen, diese Entwicklung des slowenischen bzw. kroatischen Schulsystems zu bremsen. Zum Beispiel vor allem die Lage in Triest sehr interessant ist und das ist, glaube ich, auch typisch für die, für das Verhältnis zwischen einer Kulturnation und einer noch nicht so entwickelten Nation. Die Italiener behaupten, oder die italienische Gemeinde, die offizielle Gemeindeverwaltung, oft behauptet, dass die Slowenen nicht in der Stadt selbst, sondern nur in den Vororten außerhalb der Stadt berechtigt sind, Schulen zu besitzen. Und die Folge dieser Auffassung der italienischen Gemeinde ist, dass in der Stadt, in den inneren Bezirken, gab es keine öffentliche slowenische Schule und die slowenischen Schulen, sowohl Grundschulen als auch Berufsschulen, wurden nun in den äußeren Bezirken, in den Vororten gestartet. Und so trotz der Verfassungsprinzipien, die in der österreichischen Monarchie gültig waren, man kommt nicht vor dem Ersten Weltkrieg zu einer echten Gleichheit zwischen Italiener und Südslawen im Schulbereich. Und ein letzter Hinweis, wie gesagt, wie schon früher für Trentino gesagt, gab es auch im österreichischen Küstenland deutsche Schulen und diese deutschen Schulen waren, wie gesagt, vor allem für deutschsprachige Kinder gedacht. Sie wurden aber sowohl in Trentino als auch im Küstenland, aber vielleicht häufiger in Triest und Görz, und zwar im Küstenland, wo die deutsche Anwesenheit vielleicht eine größere und tiefere Tradition hatte, die wurden aber von italienischen Kindern besucht. Und zwar die Eltern schickten die Kinder in diese Schulen, um ihnen die Möglichkeit anzubieten, der wichtigsten Sprache der Monarchie, der Lingua Franca der Monarchie, schon von Anfang an mächtig zu sein. Es handelte sich manchmal um Familien, die so eine positive Einstellung der politischen Werte der Monarchie hatten oder in mehreren Fällen auch von den Kindern von Familien, die entweder in der Finanz- oder im Handelsbereich tätig waren und die aus beruflichen Gründen einen besonderen Wert auf eine frühe Erlernung der deutschen Sprachen hatten. Ja, und vielleicht über die deutsche Schule noch eine letzte Bemerkung zur Integrationsfrage, die Sie so gut vorgestellt haben. Eine sehr wichtige Bedeutung in der Schulpolitik im Elsass-Lothringen haben. Durch die deutschen Schulen versucht die österreichische Regierung eine gewisse Integrationspolitik den Italienern gegenüber durchzuführen. In den deutsch-österreichischen Schulen war für die Kinder möglich, nach der Auffassung der österreichischen Verwaltung, im Rahmen der österreichischen politischen Werte erzogen zu werden und vielleicht so im Bereich der Werte eines Vielvölkerstaats erzogen zu werden. Und tatsächlich haben vielleicht die deutschen Schulen dazu beigetragen, Italiener den Begriff des Vielvölkerstaates anzunehmen. Und die deutsche Schule, die schon 1918, und zwar nach dem italienischen Einmarsch in diese neue Provinzen abgeschaffen wurden, haben tatsächlich zur Integration der studierenden Jugend, der studierenden italienischen Jugend in die österreichische Monarchie beigetragen. Und das ist, glaube ich, alles. Ich weiß nicht, ob Sie weitere Fragen darüber haben. Vielen Dank. Ich war ja auch, ich weiß nicht, Frau von Altin, Sie was dazu sagen wollen. Das war mehr ja als Ergänzung gedacht. Ja, bitteschön. Ich hätte zwei miteinander zusammenhängende Fragen zum Vortrag. Und zwar, Sie haben auf eine gewisse Auswanderung von Lehrkräften, französischen Lehrkräften aus Elsass-Lothringen in 1771 gesprochen. Und ich wollte fragen, ob die, es war eine besonders schwierige Situation für die damalige französische Regierung, ob sie versucht hatte, diese Auswanderung zu verhindern, indem sie vielleicht den Lehrer, die damals wollten, Zuschüsse versprochen hat. Das ist ja eine ziemlich allgemeine Erscheinung, zum Beispiel nach dem Ersten Weltkrieg, als viele Deutschlehrer aus Polen, aus der Tschechoslowakei nach dem Reich kamen. Da hat die deutsche Regierung versucht, sie dort zum Bleiben zu veranlassen, indem sie diesen Lehrer zusätzliche Gelder versprochen hat, damit sie dazu helfen, den deutschen Charakter der Gegend zu erhalten. Ich möchte fragen, ob die französische Regierung in dieser Richtung etwas unternommen hat. Und das ist das klar. Ne? Und zweitens, ob die französische Regierung direkt oder auf Umwege durch Kulturstiftungen, private Vereinigungen, den französisch sprechenden Schulen in Elsass-Lothringen irgendwie geholfen hat. Ich denke zum Beispiel mit Lehrbüchern oder Requisiten für die Schule oder gar mit Stipendien für Lehrer und Kinder. Also, die zweite Frage habe ich mit deutschen Akten nichts gefunden. Das ist wahrscheinlich klar, weil ich mit deutschen Akten nachgeschaut habe. Aber soweit ich weiß, gab es das nicht, dass man aus Frankreich Lehrbücher geschickt hat. Was ich sehr lange im Elsass gehabt habe, das war gerade in den Klosterschulen, dass bis 1889 französische Lehrbücher nicht waren, die man dort vorher gehabt hat. Um den Widerstand gegen die deutsche Regierung zum Ausdruck zu bringen, haben Lehrer eben Schulbücherverband, wo zum Beispiel Elsass-Lothringen eben noch zu Frankreich in möglichen Zeiten waren. Es gab sehr viele Schulen, die Landkarten verwandt haben, wo eben auch Elsass-Lothringen als französisches Gebiet war, um damit Widerstand zu leisten. Zur ersten Frage, es gab, das habe ich gefunden in einigen Berichten, wo Zuschussleistungen für Lehrer, die, also für Volksschullehrer, die nach Frankreich emigrieren wollten, soweit ich aber weiß, kam es die Zuschüsse im Endeffekt nicht gezahlt bekommen. Also sie mussten die Umzugskosten selber zahlen, haben aber eine feste Stelle in Frankreich garantiert. Also wenn man diese Indizien zusammenträgt, ist, glaube ich, deutlich, dass dies, was nach dem Ersten Weltkrieg von deutscher Seite für die polnisch gewonnenen Gebiete betrieben worden ist, mit einer sehr aktiven Kulturpolitik, die auch finanziell sehr massiv agiert hat, dass etwas Vergleichbares wohl in dem Schulbereich nicht gewonnen hat. Als im Reichsland. Also ich selbst habe keine genauere Kenntnis, um das sagen zu können, habe ich aber auch nichts gefunden, was auch in diese Richtung deutet und so ähnlich, sagt der Frau von Hallegin, sie hat auch nichts gefunden. Es ist wohl anzunehmen, dass entsprechende Initiativen längst nicht so entschieden vorgenommen worden sind und dass sie aber auch, wenn sie vorgenommen worden wären oder dort, wo sie vorgenommen worden sind, die deutsche Seite dieses schon verhindert hätte. Also gewissermaßen eine Wiedergewinnungsbestrebung mit Hilfe der Influenzierung der Schule. Also dieses, kann man glaube ich sagen, hat nicht stattgefunden. Nee, wobei ich das erstaunlich fand, dass man eigentlich erst 1889, nach dieser einen Reichstagswahl, wirklich nachguckt, welche Materialien in den Schulen verwendet wurden. Und gerade in den fürstlichen Schulen gab es eben wirklich sehr häufig französische Schulbücher. Und da habe ich sehr viele Inspektionsberichte gefunden, die sagen, das müsste endlich ein Ende haben und müsste jetzt deutsche Schulbücher einführen. Aber es hat sich fast 15 Jahre gehalten, dass man eben mehr oder weniger geduldet, doch diese anderen Schulbücher verwandt hat. Und es ist ganz eindeutig, dass 1918 ist natürlich ganz anders gegangen ist. Da ist in der kürzester Zeit alles umgestellt worden in Elsass-Lothringen. Also dieses, dass man eine Karte, jetzt waren es 89, das sind also immerhin 19 Jahre später, noch verwendet hätte, dass also etwa eine Karte, die das Reichsland als Teil des Deutschen Reiches zeigt, dass die in Elsass-Lothringen Schulen im Jahre 1937 noch verwendet worden wäre, das ist ganz undenkbar. Da sind die Straßenschilder, die ja auch in den Elsass-Lothringen noch lange so gelassen worden sind, wie sie waren. Und das sind also eben also alle diese Umstellungen denkbar kürzester Zeit erfolgt. Es gibt eine ganz kleine Ausnahme, es gibt einen kleinen lothringischen Ort, ganz nah an der Grenze, den man offensichtlich übersehen hat. Von den gängigen Umbenennungen in Hausen und Us und Weiler in Villa, wo die deutsche Form sich erhalten hat und bis heute erhalten hat. Aber der wurde ganz offensichtlich übersehen. Sonst wurde das innerhalb kürzester Zeit. Ja, ist diese Frage, soweit sie beantwortbar ist, jetzt, ohne dass wir hier größere Forschungen anstellen, ja, beantwortet. Ja. Weitere Fragen noch? Ja, dann ich wollte ganz schnell zwei Problematiken hier auf den Tisch stellen. Es wäre interessant für mich, wenn die zwei Referenten von heute nach Vormittag eine Meinung darüber einfach sagen könnten. Ich finde, dass das Schwerpunkt vielleicht, dass meiner Meinung nach von diesem Seminar ist dieser Versuch, was Ähnliches oder zumindest eines der Schwerpunkte, dieser Versuch, was im also, Gemeinsames zwischen der Fall Elsass-Lothringen und Trient-Triest zu finden. Und in dieser Richtung finde ich, dass interessant wäre, eins die Problematik über die kulturelle Identität, ich glaube, dass dieses Thema, die Doppelidentität oder die Identität mit verschiedenen innerlichen Komponenten außerordentlich interessant ist. Und das ist die erste Problematik. Die zweite, vielleicht nicht so in Verbindung mit den zwei Vorträgen von heute Vormittag, aber vielleicht gibt es die Meinungen sind sowieso interessant, ist die Problematik der politischen Loyalität. Das trifft irgendwie das Problem der Souveränität. Das kann auch so irgendwie problematisch sein, aber das finde ich interessant. Insbesondere habe ich in dem Vortrag von Stefan heute Vormittag gefunden, darüber hatte ich keine Meinung, dass diese Gegend, es scheint, dass in diesem Industrialisierungsprozess eine gewisse regionale Identität entstanden ist oder auf dem Weg war. Und das hatte einen Teil in Saarland, einen Teil in Luxemburg und einen Teil in Lothringen. Das ist also aus meiner Sicht ziemlich interessant, obwohl es scheint, dass mit dem Ersten Weltkrieg dieser Prozess irgendwie einfach zu einem Ende gekommen ist. Aber ja, zum, einfach zum, ja, die Frage zu stellen, zwei Problematiken sind, also die kulturelle Identität, und ich glaube, dass das könnte ein Leitfaden der Diskussion sein von mir auf beiden Seiten, und die politische Loyalität. Und es wäre interessant für mich, wenn du mal so ein paar Dinge darüber, über diese neue oder mögliche neue regionale Identität sagen würdest. Gut, vielleicht kann ich da gleich ansetzen. Also ich habe das schon vorhin mal leicht angedeutet in der Diskussion. Also meine eigene Arbeit hat sich ja mit Strukturgeschichte auseinandergesetzt. Das heißt, ich habe die strukturellen Grundlagen untersucht, und eigentlich war es schon vielleicht revolutionär neu, halt herauszufinden, wie stark praktisch die Verflechtung in wirtschaftlicher und vor allem in sozialer Hinsicht zustande gekommen ist in diesem Zeitraum. Was du jetzt ansprichst, ist eigentlich eine neue Untersuchung wert. Müssen wir auch andere Quellen heranziehen. Wobei ich halt, sagen wir mal, als Forschungshypothese das so formulieren würde: Ein gemeinsames Regionalbewusstsein ist wohl nicht entstanden, sondern es hat sich in den drei, zumindest in den drei Teilregionen, dann natürlich auch wieder dann lokal verschieden, wohl das eigene Selbstbewusstsein verändert. Hinblick, also einfach unter dem Einfluss der Industrialisierung, das heißt ein Arbeiter-Selbstbewusstsein und Komponenten von einem Arbeiter-Selbstbewusstsein, eine Art Industriekultur, die dann gemeinsame Anknüpfungspunkte halt bietet, aber die Loyalität, die politische Loyalität, denke ich, war immer noch im Endeffekt an den Staat gebunden, in dem man sich befunden hat, wobei die Alterslosen halt da eine Ausnahme machen dürfen. Insgesamt, da kann man das wohl nicht so eindeutig kombinieren, da war das wohl etwas schwieriger. Ja, Differenzierung, die ich dann nochmal vornehmen würde, jetzt innerhalb Lothringens, wäre eben die große Differenz, die große Diskrepanz, die einfach besteht zwischen den ländlichen Gebieten, ja, und den Gebieten, die sich industrialisieren, ja, wo schon dann auch ein anderes Bewusstsein da ist, wo eben nicht seit Jahrhunderten angestammte Bevölkerungsteile eben anzusiedeln sind, wo eben Charakteristikum ist, dass eben auch Leute, die mal fremd waren, langsam integriert worden sind. Ich wollte also auch die Mangelmeinung zu die Problematik des der politischen Loyalität und der, also, der kulturellen Identität, also im Laufe des Dokumentums. Diesen Punkt halten wir auch fest für Schluss betrachtet. Die Frage der Loyalität, der doppelten Loyalität, deswegen die spaltenden Identität, also mehrere Identitäten, dieses eignet sich sehr gut für Schluss betrachtet. Wo halten wir das fest? Ja, vielleicht jetzt ergänzt noch diese Frage, und dann denke ich, glaube ich, haben wir ausführlichst diskutiert und gehen zum nächsten Vortrag. Ja, ich bleibe stehen und mache zu dem Mikrofon. Es wäre nur eine Frage an Herrn Professor Wader. Und zwar würde sich das beziehen auf die Inhalte der Schulpolitik, die im Trentino stattgefunden hat. Und zwar, meines Wissens hat man beispielsweise an den höheren Schulen und auch an den niedrigeren Schulen in Tirol, im deutschsprachigen Teil, sicherlich Provinzialgeschichte unterrichtet, und man hat eine Loyalität gelehrt, die sich am ehesten am österreichischen Kaiserhaus orientiert hat, während im italienischen Teil von Tirol doch eher die Lehrinhalte, zum Beispiel das Literatur- oder Geschichtsunterricht betroffen hat, eher an Italien orientiert hat. Also ein Provinzialbewusstsein, eine kulturelle Identität hat sich gerade in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Tirol nicht herausgebildet. Eher muss man sagen, eine Abkoppelung, das heißt eine andere Ausrichtung, ein anderes kulturelles Interesse. Liege ich da richtig mit meiner Bemerkung? Ja, man muss wahrscheinlich unterscheiden zwischen dem offiziellen Programm und der tatsächlichen Tätigkeit der Lehrer oder Mittelschulprofessoren. Ich habe nicht genau das Thema geforscht. Aber ich habe relativ viel darüber gelesen und es gab oft Klagen bei den italienischen Kreisen Trentinos, dass die italienische Schule in Trentino keine echte italienische Schule war, sondern eine österreichische Schule in italienischer Sprache. Und zwar damit hat man gemeint, dass, könnte ich sagen, es keine echte italienische kulturelle Inhalt in dieser Schule zu finden war, sondern nur, dass der sprachliche Ausdruck des Programms auf Italienisch war. Und natürlich hat man oft beklagt, dass vor allem zum Beispiel der Unterricht der Geschichte war nun eine Art von Übertragung oder Übersetzung der Geschichte, der in den deutschsprachigen theologischen Schulen unterrichtet war. Und auch, dass zum Beispiel die italienische Literatur ohne Hinweis auf die letzte kulturelle Entwicklung, die in Italien stattgefunden hatte, gelehrt wurde. Ja, und natürlich, meine, es gab wahrscheinlich einen Unterschied zwischen diesem trockenen Programm und der Tätigkeit einzelner Lehrer. Es gab wahrscheinlich Lehrer und Professoren, die außerhalb des Programms in Stand waren, vielleicht etwas von diesem neuen italienischen Nationalbewusstsein den Schülern zu vermitteln. Es gibt zum Beispiel auch ein wichtiger Beitrag über dieses Thema, der von einem Historiker, vielleicht ich selbst oder vielleicht gestern jemand schon erwähnt habe. Und zwar Ernesto Sestano, ein großer italienischer Historiker, der vor kurzem gestorben ist. Sestano war so in seiner Biografie, in seiner persönlichen Geschichte, das typische Produkt dieses österreichischen Italienertums. Er stammt aus einer Familie aus Istrien, war der Sohn eines österreichischen Beamten, in Trient zur Welt gekommen und in Trient bis zur Abitur geblieben. Und in seiner Erinnerung über seine Trienterzeit schreibt es dann, dass doch vor allem im Gymnasium von Trient waren seine Lehrer imstande, ihm ein echtes Gefühl der Italienität zu vermitteln. Aber wie gesagt, das hängt von der Persönlichkeit der Lehrer ab und nicht vom inhaltlichen Programm der Schule. Also gab es dann von österreichischer Seite Bestrebungen, auch Lehrinhalte an den Gymnasien oder überhaupt an den Schulen auf gesamtösterreichische hin auszurichten? Also wurde das überhaupt wahrgenommen, dass das ein Problem, ein Teil der Nationalitätenpolitik darstellt? Also das gibt es darüber etwas, eine Untersuchung oder ist das thematisiert worden? Sehr interessant, ob die Behörden in Österreich das als Problem wahrgenommen haben. Also ich glaube, wenn ich so eine kleine kurze Bemerkung, das ist vielleicht ein offenes Thema, erlauben kann, muss ich sagen, dass der zum Beispiel der Bezirksschulinspektor von Rovereto, das ist ein italienischsprachiger Stand hier in südlichen Tirol, ein durchaus österreichisch gesinnter Beamter war, ab 1880, als die nationalen Vereine in Tirol ihre Tätigkeit begonnen hatten, haben sich diese Schulinspektor dem Verein sogar angeschlossen. Ich würde sagen, diese Inspektoren waren auch imstande, die Tätigkeit der einzelnen Lehrer zu überwachen und die in gewünschten Bahnen zu lenken. Ich würde nicht sagen, dass wenigstens auf der Ebene der Volksschule italienisch gelehrt worden ist oder im italienischen Sinne gelehrt worden ist. Ich glaube, dass Trienter Gymnasium eher eine Ausnahme war. Also ja, ich glaube aber, das ist nun eine solche Spezialfrage, die eigentlich nur durch Forschung gelöst werden könnte. Gibt es eine neuere Untersuchung, zufällig wissen die diesem Thema? Thema gilt, oder ist das ein Thema, das vielleicht... Ich glaube, das bleibt ein offenes Thema. Ja, angeregt durch diese hier festgestellte Desideral, nicht wahr, kann sich vielleicht einer der Stipendiaten auf diese Weise ein Thema erregen lassen. Ich habe jetzt doch noch einiges nachgetragen, vor allem als ich diese erweiterte, ich finde auch den Leiter. Ich finde vor allem auch dieses, was der Jimmy in die Debatte geworfen hat, wichtig festzuhalten für die weitere Diskussion, alleine noch. Und dann würde ich aber gerne diesen Komplex abschließen, damit Herr Hiri auch ausreichende Zeit hat, uns seine Dinge vorzutragen. Ich würde einfach nochmal darauf zurückkommen, es ist in deinem Vortrag und in der Diskussion immer wieder herausgestrichen worden, dass die deutsche Sprachenpolitik in Elsass-Lothringen ziemlich tolerant war. Wobei ich denke, man muss doch schon sehen, dass es da auch eine Entwicklung gibt. Und zwar eine Entwicklung, die eigentlich, zumindest um 1912, spätestens doch eigentlich sehr starke Germanisierungstendenzen hat, würde ich annehmen. Ich wollte dich einfach nachfragen, ob du das nochmal etwas präzisieren kannst, wie die Schritte sind, vielleicht über 1890, 1912. Weil es ist zum Beispiel im Verwaltungsbereich zu sehen, dass eindeutige Tendenzen da sind, zum Beispiel Gemeinderatsprotokolle in französischer Sprache zurückzubringen, Ortsnamen dann eben massiv umzubenennen, einzudeutschen. Welche Tendenz es da gegeben hat einfach? Also in dem Bereich kann man das nicht sagen. Bis 1910 an Verordnung in den Volksschulen, die liberaler war als 1890. Und zwar waren Kinder, die unter 20% französischsprachig waren, bekamen keinen Französischunterricht mehr. Und darüber bekamen nur noch Französischunterricht. Das hat sich, glaube ich, erst mit nichts mehr geändert. Da wurden auch Gebiete nicht verändert. Das wurde ja mal Gebiete definiert. Ja, natürlich. Also da es der Kreisschuldirektor machen konnte, gab es schon Gebietsveränderungen, die waren aber niemals. Das war wirklich nicht. Starb sehr stark Unterschiede feststellen konnte. Das hängt natürlich sehr an der Emigration oder Immigration von einem Deutschen ab. Also es sind sogar gegenläufige Tendenzen feststellbar, dass in Gegenden, in denen der deutsche Zuwanderungsdruck sehr stark ist, neue Straßennamen mit alten französischen Namen belegt werden. Also was die Sprachen hat, was die Sprachennamen. Ja. Also Herr Leiner sagte, dass diese Sprachpolitik relativ tolerant war. Und in diesem Relativ ist natürlich ausgedrückt, dass das eine Frage des Maßstabs ist. Gemessen an dem, was heute Morgen auch gesagt worden ist, dieser massiven französischen Politik der Romanisierung, wie sie gerade übrigens auch in den Jahren vor 1870 nochmal mit einem neuen Schub vorangetrieben worden ist, und gemessen an dem, wie die Germanisierungspolitik in den preußischen Ostprovinzen zur Zeit des Kaiserreichs betrieben worden ist, wird man dieses als tolerant bezeichnen können. Man wird es wahrscheinlich auch als tolerant bezeichnen können im Vergleich mit manchem, was nach dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden hat. Es ist im Sinne jetzt einer unbegrenzten Schulpolitik der freien Wahl und freien Entscheidung der Eltern ist es natürlich etwas eingeschränkt. Also es ist, glaube ich, sehr richtig, von relativ tolerant zu sprechen und mit diesem Relativ anzudeuten, dass das maßstabsbezogen ist und für die gleiche Zeit, aber auch für Erscheinungen, die davor und danach liegen, ist es eher auf einer mittleren Ebene anzusiedeln. Also weder der ganz strikten und rücksichtslos brutalen Assimilationspolitik war Sprache auf der einen Seite und auf der anderen Seite einer lediglich der freien Entscheidung der Eltern unterliegenden sprachlichen Einordnung. Vor allem auch sagen muss, dass man nicht wählen konnte. Also die Eltern hatten den Schutz. Aber in den höheren Schulen, das zum Abschluss. War die Art des Französischen immer höher als im Vorsitzenden? Welchen Studien, die man macht, eine Stunde mehr Französisch in der Woche? Ja, also ich glaube, wir haben jetzt viel über die Schule gesprochen und jetzt sprechen wir und hören wir zunächst über Wahlen. Ja? Vielen Dank, Frau von Alting. Und jetzt setzt sich Herr Lehre auf den Referentenstuhl. Er wird uns etwas sagen über Wahlen und Wahlverhalten im Reichsland Elsass-Lothringen. Dies ist Gegenstand einer bedeutenden Publikation, die vor wenigen Jahren erschienen ist, 1986, die aber doch es verdient, also auch in diesem Rahmen zur Kenntnis genommen zu werden. Herr Thierry ist, wie er sagt, ein geborener Saarländer französisch-elsässischer Abstammung, ist also für dieses Thema zweifellos prädestiniert. Er wurde mit dieser Arbeit Reichstagswahl in Weißland 1984 promoviert. Er war dann von 1985 bis 1987 Dozent an einer katholischen Hochschule von Madang in Papua-Neuguinea. 1988 bis 1989 war er Habilitationsstipendiat und ist seit 1993 Assistent, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Historischen Institut in London. Jetzt vor nicht allzu langer Zeit hat er seine Habilitationsschrift zum Abschluss gebracht, das heißt seine Habilitationsschrift und seine Habilitation in Freiburg zum Abschluss gebracht. Und das Thema, der Titel dieser Arbeit lautet Das Deutsche Reich in der Südsee, eine Annäherung an die Erfahrung verschiedener Kulturen und ja, leicht zu erkennen. Dass dieses Thema in einem Zusammenhang steht auch mit dieser Tätigkeit in Neuguinea. Außer diesem Buch hat Herr Hiri aber auch weitere Dinge veröffentlicht, sowohl zur deutschen Kolonialgeschichte, pazifischer Raum und zur saarländischen Geschichte. Damit, denke ich, ist deutlich geworden, dass er nicht nur eine Pferde für das Reichsland Elsass-Lothringen ist, sondern seinen Blick auch in weitere Zonen richtet, selbst in Zonen, wo sonst nicht viele Blicke deutscher Historiker hingerichtet werden.